Radio Korax auf 95,9. Ja, sehr geehrte Zuhörer, nach diesen Blicken in die hallische Neustadt geht es jetzt nun weiter hier auf Ground Zero mit dem IBAR Walk and Talk. Wir haben Herrn Sebastian Löwe und Steffen Händel rausgeschickt, raus in die Stadt, raus nach Halle, um dort für uns IBAR-Eindrücke zu sammeln. Und ich werde jetzt versuchen, die Live-Schaltung raus in die weite Welt aufzubauen. Und bis dahin werden euch zarte musikalische Töne reichen und demnächst dann direkt mit dem IBAR Walk and Talk. Der Polizeiruf 110 im Unterberg gedreht wird und das ist da, wo Korax seine Studios hat und die haben so viel Strom zwitschert, dass wir ständig irgendwie den Serverausfall hatten. Aber nun gut, wir sind endlich sind wir live. Alles klar. Hallo, hier sind wir. Die UFO-Universität sendet live aus Halle Neustadt. Hallo, Halle. Hallo, Halle. Es tut uns leid, wir haben eine halbe Stunde Verzögerung, weil der Polizeiruf 110 den Strom vom Internet-Service-Provider ein paar Mal lahmgelegt hat und damit auch die Verbindung von Korax aus dem Unterberg hier nach Halle Neustadt. Oh, hier fahren die Kids lang. Roller, Roller. Wir stehen an der Skatebahn in Halle Neustadt. Wir sind das Team von Radio Korax, das ist der Stefan und der André, der hier mit dem Rechner steht und guckt, dass alles läuft, und der Thomas Jeschner, aber Thomas Jeschner ist nicht von Korax, und dann haben wir Steffen Händel. Hallo. Und das bin ich hier, Sebastian Löwe. Hallo Sebastian. Und wir werden mit euch heute den Nachmittag und den Abend verbringen. Bis 20 Uhr werden wir von den IBA-Schauplätzen berichten, die da sind. Hier Halle Neustadt, der Skatepark. Und gleich dann drüben der Tulpenbrunnen. Dann werden wir mit der Straßenbahn rüberfahren zur Saline. Zum inoffiziellen IBA-Stützpunkt. Zum inoffiziellen Mittelpunkt, dem Café Nö im bürgerbewegten Haus, dort unten in der großen Klausstraße. Und dann nach einer Stunde Kaffeeaufenthalt, wo wir ein bisschen auch hinter die rhetorischen Kulissen des IBA-Auftrittes und seiner, sagen wir mal, Öffentlichkeitsarbeit schauen, werden wir dann weitergehen an der Magistrale entlang nach Glaucha. Und Glaucha wird dann so ein bisschen unsere Hauptattraktion sein. Wahrscheinlich, weil wir uns auch mit den vielen Künstlerinnen identifizieren können, die dort das Beste versuchen, aus dem IBA etwas zu machen. Dort werden wir vor Ort ein Werkstattgespräch belauschen, von der IBA initiiert. Da wird es darum gehen, um die Frage, ob dieser IBA-Stadtumbau gelingen kann. Ich werde eine Predigt halten für die Eröffnung von Kunst in Betrieb 3 gegen 18.45 Uhr. Und danach werden wir die beiden Hauptakteure, sage ich mal, oder einer der Hauptakteure von Postkult, die diese Stadtspielvisionenwoche im Glaucha organisiert, initiiert und auch umgesetzt haben, sprechen. Wir werden darüber sprechen, was er getan hat, was sie dort machen. Und wir haben jede Menge Interviews, die wir vorher aufgenommen haben mit drei verschiedenen Leuten, die wir immer so ein bisschen als Appetizer und als Ergänzung zu dem, was wir hier vor Ort eigentlich so ein bisschen sehen und erleben und sprechen, zu besonders gut, weil an der Straßenbahnhaltestelle eine Menge Leute warten. Genau, jetzt die Frage, Steffen, IBA überhaupt? Ne, ich würde jetzt erstmal eine große Klammer auf. Einen gibt es ja noch im Team. Daniel, hallo im Studio. Daniel. Er ist nämlich, das ist jetzt der Übergang, dafür verantwortlich, dass, wenn wir hier einen Abbruch haben, wieder mal, wenn der Polizeiruf ruft, uns aufzufangen und dann ein Interimsprogramm zu spielen. Wir versuchen dann so schnell wie möglich alles wieder aufzubauen. Also hallo Daniel. Entschuldigung. Auch Pegel ist okay, ihr seid sehr laut und deutlich zu verstehen. Also Daniel meldet auch gerade, der Pegel ist okay, ihr seid sehr, sehr gut zu verstehen. Wir hatten gerade ein kurzes Sendeloch. Zu laut? Aber problemlos, wir sind wieder da. Alles klar. Laut Daniel ist alles okay. Okay. Jetzt Stefan Radius aus. Okay, die wunderbar. Wir sind laut. Rückschlussschleife ist ein Problem. Alles klar. Okay. Dann drehe also, ich mal den Pegel. Große Impro-Show. Ja, vielleicht ist Stefan ins Radio einfach nur ausgegangen. Ja. Das kann ja sein. Mach jetzt einfach weiter. Ja, Daniel schreibt was? Daniel im Studio schreibt was? Hallo Leute, das wird also, wir sind... Toll, also wir haben hier zwei Leute, die ständig reinrufen, dass wir raus sind und wieder drin. Ja, gewöhnt euch dran, wir wollen euch trotzdem alle Infos geben. Und wenn es mal hakt, dann gibt es auf jeden Fall, das haben wir hinterlegt im Sender, wird es Interviews geben. Ich kann euch schon mal ein bisschen anfüttern. Die sind auch nicht von schlechten Eltern. Wir waren am Sonntag auf der Magistrale und da haben wir Herrn Hinrichs getroffen, der hier Architekt war für Neustadt und der hat richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist auf jeden Fall was Hörenswertes. So, jetzt wollen wir doch mal klären zuallererst, was ist denn überhaupt IBAF? Wofür steht das, Steffen? Du musst den Groschen noch einwerfen, sonst antworte ich nicht. Klick! Das ist die internationale Bauausstellung. Die dieses Jahr oder überhaupt diese Dekade, ich weiß gar nicht, wie oft die stattfindet, ich glaube nicht oft. Unregelmäßig, zu gegebenen Anlässen in Sachsen-Anhalt stattfindet und aber auch schon seit ein paar Jahren und jetzt sozusagen die Abschlusspräsentation ist unter anderem in Halle neben 18 anderen Städten. Bauausstellung, fragt man, ist das eine Ausstellung, kann man da irgendwie Bildchen sehen, stellen sich da Leute und machen Performances. Nee, läuft ein bisschen anders. Die EU und das Land und der Bund schießt massig Geld in Strukturprojekte, um ein städtebauliches Problem zu lösen, was ja gerade in Ostdeutschland wir wissen's. Besonders Vordergrund ist. 1, 2, 3, Schrumpfung. Schrumpfung ist das Thema. Schrumpfung ist in aller Munde. Und Schrumpfung ist es auch, worum es hier geht. Also was haben wir denn jetzt hier vor? Nee, wir müssen eigentlich noch ein bisschen ausholen für die IBA, ne? Mhm. Also die internationale Bauausstellung ist ja nun nicht sozusagen einfach so entstanden, sondern hat einen bestimmten Hintergrund und auch eine Funktion. Die werden wir jetzt hier im Laufe dieses Nachmittages und Abends auch versuchen, mehr und mehr zu entkleiden und dem Kern sozusagen auf den Grund gehen oder an den Kern, an den Kirschkern hineinkommen und an ihn herankommen. Wir denken so ganz kurz und vorab und ganz sozusagen ganz kryptisch, ganz verworren erstmal, die IBA ist sozusagen steht in so einer ganz einfachen Logik des Standortstärkens. Das hat man sicherlich auch schon gehört, aber was verbindet sich hinter dieser Logik, das werden wir im Weiteren klären. Die IBA hat mit ihren Projekten oder steht sozusagen mit ihren Projekten für etwas, was sie, wie sie sagt, selbst sozusagen ganz viele Tabuthemen in Frage stellt und mit dem, was sie tut, im Prinzip Neuland betritt. Das kann man so sagen. Mhm. Das ist die vollmundige Versprechung. Und wir wollen halt gucken, was ist dieses Neuland und in welcher Logik werden diese Dinge hier eigentlich gebaut. Okay, Halle zurück. Ja. Steht ja unter dem Thema, also es gibt ja diese 19 Orte. Jens Bieske hat es in der SZ schön betitelt, oder die Redaktion. Die Städte schrumpfen für sich alleine. Jede Schrank, bin ich zu leise? Okay. Okay, jetzt weiter. Jens Bieske hat das SZ wunderbar geschrieben. Jede Stadt schrumpft für sich allein. Verweist auf ein Problem, nämlich, dass zwar überall Schrumpfung stattfindet, die Leute wegziehen, die Wirtschaft zurückgeht, aber dass sich die Probleme in jeder Stadt ein bisschen anders gestalten oder jedem Problembereich. Mhm. Halle hat sich da sozusagen ein Problemgelage oder Cluster herausgesucht und das sozusagen schön metaphorisch, programmatisch zusammengefasst. Balance, Akt, Doppelstadt. Klingt erstmal toll. Also auch sexy so halb. Ja, die Neustädter sind auch dabei. Ja, ich als Innenstädter muss sagen, nicke ich erstmal so, als aus Reflex. Ja, warum sollen die denn nicht so gut haben wie wir in der Innenstadt? Also wir haben es ja nicht gut, wir werden gerade aus dem Haus raus saniert, aber okay, was verbindet sich denn mit diesem Gedanken, Steffen? Ja, wenn wir rausfinden, erstmal ist eine Frage, man denkt immer Balance, war es jeweils aus der Balance, ja? Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass hier irgendwie eins höher, eins niedriger ist, dass man da irgendwie ein Gefälle hätte, dass das Wasser zu einer Seite abfließt, wie auch immer. Finde schon, dass es hier... Nee, Quatsch. Erzähl mal. Nein, es war... Na. Das mit dem Wasser ist natürlich ein merkwürdiges Bild. Ich habe dich unterbrochen. Das geht... Okay. Also, wir fragen uns, wie ist die Balance gemeint? Sicherlich metaphorisch gemeint oder steht für etwas anderes? Und wir werden jetzt versuchen herauszufinden, was eigentlich. Es ist ja nicht wortwörtlich zu verstehen, sondern für irgendwas anderes übertragenen Sinne. Wir schauen da ein bisschen. Na und was? Okay, Entschuldigung. Nee, mach du. Ich wollte gleich hier sozusagen Butter bei die Fische und den Skatepark besprechen. Ja, was ist? Wollen wir ganz kurz was zur Neustadt sagen? Ja, gerne. Also wo wir uns befinden, links die Magistrale Straßenbahnhaltestelle, wie heißen die? Feuerwache. Oder Neustadtzentrum. Zentrum Neustadt. Zentrum Neustadt. Vor uns das Zentrum Neustadt, 100 Punkte. Rechte Hand, die rechte Hand und 4, 3, 2. Noch sind es 3 Scheiben. Heißt das hier Scheiben oder auch Punkte? Yes, ich glaube Wohnscheiben. Ja, also wer eine kaufen will, der muss unter 01805 025 025 anrufen. Da kann er so eine kaufen, groß betucht. Dann gibt es noch eine schöne Poliklinik und inmitten dieses Ensembles kriegt nicht nur der Stefan jetzt mit dem Radio über den Skatepark, wo man nur mit Skates rauf soll. Mit deinen schwarzen Straßenschuhen, Meiner, mach dich ab da runter. Das geht's doch nicht. Ja, und vor uns sozusagen in der vollen Blüte, kein Kind befleckt, befährt diese Bahn. Just in dem Moment ist ja Tag des Kindes, die haben auch Besseres zu tun. Auch Rentner schlagen sich nicht um den schönsten Sonnenplatz. Warum ist das Ding hier? Ja. Also was soll das? Ja, also na klar, man kann sagen, okay, die Leute wollen auch skaten, aber es ist ja nur nicht so, dass die 1 Million, die hier reingeflossen sind, in das Projekt nicht woanders auch fehlen würden. Und da kommen wir zwar später drauf, aber mit Solweg und dem letzten Neustädter Gymnasium. Aber was ist der Witz von dieser Skatebahn? Wenn man sich anschaut, dass es um Identifikation geht mit dem Ort, und Bindung von Jugendlichen. Und Bindung von Jugendlichen kann man ganz kurz und knapp konstatieren. Ja, also die Menschen sollen am Platz gehalten werden und eine Freizeit-Lebensqualität in irgendeiner Form erstmal gestaltet werden. Ist der Boden gestampft. Das ist ein schneller Schluss. Machen mal langsamer. Okay, der kann jetzt auch nicht so schnell. Die Idee ist ja so blöd jetzt erstmal nicht, den Kindern was zu bieten und Jugendlichen, damit sie irgendwie ein bisschen Spaß haben, ne? Ist auf eine historische Klammer auch noch aus einer Aktion entstanden von dem Komplizenplanungsbüro zu Zeiten von dem Großprojekt Hotel Neustadt und einer Weiterführung von der Sommerschule des Thalia-Theaters in Kooperation mit Bauhaus Dessau und so weiter, wo dort das Projekt probiert wurde, Spotification. Fand damals statt in einer dieser Scheibenhochhäuser, wo man sich gefragt hat, wie kann man dieses Ding, wenn da schon keiner drin wohnt, anders nutzen. Mhm. Man hat das groß als Hotel aufgezogen, man hat ein paar Aufführungen drin gemacht, man hat ein paar Filme gezeigt, ein paar Erlebnisräume und unter anderem hat man geguckt, wie oder ausprobiert, kann man so ein Ding einfach sportlich und wie erschließen. Da gab es ja witzige Proben, zum Beispiel mit dem BMX-Rad durchs Treppenhaus, Frisbee-Schießen von Scheibe zu Scheibe vom Dach her und so weiter. In der Genese dieser Skatebahn, also die berufen sich immer wieder drauf. Die meinen, es ist eine Fortführung dessen. Man fragt sich jetzt, okay, es ist ja schon nicht nur irgendwie 300 Höhenmeter Unterschied, also Entfernungunterschied, sondern auch, es findet halt nicht mehr in den Örtlichkeiten statt, die man eigentlich bespielen wollte. Mhm. Und die Einbindung jugendliche Ort, Eroberung von Ort ist jetzt schon ein anderer. Ja? Also ein merkwürdig singulärer jetzt, der ist, mal sagen, er ist ein Betongarten. Ja? Also es erschließt nicht zugewiesen mehr zugewiesen sozusagen, in irgendeiner Form. Ja, merkwürdig. Mhm. Und man kann jetzt fragen, wo das andere sozusagen, auch wenn es nur symbolisch war, eine Rückeroberung vom brachen Raum ist, von so einer Scheibe und irgendwie eine Sekundärnutzung, ist jetzt so eine Bahn entstanden, die, kann man fragen, kann sie dasselbe leisten, ja? Mhm. Ist das eine, ist das eine Jugendarbeit? Mhm. Offene Frage, muss man nicht jetzt gleich beantworten. Was dann aber ganz spannend ist, wenn man dann liest, wie diese Bahn gerechtfertigt wird, gerade auch den hohen Kosten, was nicht ganz kritiklos ging, ist ein Argument, was immer als erstes genannt wird und am stärksten gemacht wird, das ist die Strahlkraft nach außen. Mhm. Das ist angelegt, damit hier internationale Wettbewerbe kommen, damit auch Werbeträger aus dem Ausland kommen, von größeren Firmen. Man hat hier so ein paar, die man schon sieht an der Seite, also neben der Mitteldeutschen Zeitung. Aber man muss fairerweise auch sagen, nicht nur, dass hier für den Regen wunderbare Abzugslöcher geschaffen wurden, es wurde mitgedacht. Mhm. Also wir waren überrascht, wir waren ja vor 2 Wochen schon mal hier. Es tummeln sich ja wirklich Jugendliche. Ja, wird angenommen. Und angenommen. Trotzdem merkwürdig, dass so eine zu Aneignung zu Perspektiven bilden und so weiter. Ja. Es ist ein wunderbarer Übergang und ich glaube auch aus der Zeitnot, die wir haben, ein bisschen, weil wir später angefangen haben, wenn ich kurz auf die Uhr schaue. Es ist 50, glaube ich. Genau, dann müssen wir sozusagen ein bisschen zügig weitermachen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt das Interview von Solveig, was wir eingespielt haben, ja, einer Gymnasiallehrerin am, am letzten Gymnasium von Neustadt, mhm, die so ein bisschen auch diese Doppelstadt-Idee konterkariert mit dem, was sie in ihrem Alltag, in ihrem Berufsalltag erlebt. Und deshalb werde ich jetzt hier einfach den MP3-Player, danke, anstellen. Und mal gucken. Raus aus der Musik. Alles Impro. Da fliegen die Hände über das Interface. Genau. Was haben wir denn hier? Solveig. Okay, und ab geht's. Ist die IBA-Politik, die die Stadt fährt, mit der sie sich kleidet, auch die, die sie im Alltag durchzieht, jetzt speziell auf Kinder und Jugend immer die Hoffnung der Stadt sozusagen da, da wird jetzt gepflanzt, ob die Stadt später schrumpfen wird, ob sie wegziehen wird, ob sie stabil bleibt, stabil in Anführungsstrichen oder nicht. Und jetzt sieht man so eine Highlight-Projekte wie Skaterbahn, die weit über 1 Million gekostet hat. Und man glaubt, oh, die Stadt tut wirklich was für die Jugend. Und andererseits hört man so Gerüchte über die Schulpolitik, die die Stadt treibt, die für mich, also in meinen Augen, ja viel fundamentaler ist, viel handfester, viel langfristiger auch geplant und gedacht sein muss. Du bist Lehrerin an der Schule in der Neustadt? Mhm. In welcher Schule? Am Gymnasium Christian Wolf. Aha. Das ist das letzte Gymnasium, was es in Neustadt noch gibt. Ich glaube, es gab mal 5 Gymnasien, die sind nach und nach miteinander fusioniert. Und am Ende ist dieses Gymnasium übrig geblieben. Gab es so eine Entwicklung auch in der Altstadt oder in der Südstadt? Solche Entwicklung hat es auch in der Altstadt gegeben. Es hängt ganz einfach damit zusammen, dass der Geburtenknick gekommen ist und diese geburtenschwachen Jahrgänge jetzt das Gymnasium auch erreicht haben. Mhm. Allerdings zeichnet sich jetzt ab, dass es wieder mehr Kinder gibt, gerade in den 5. Klassen, und dass jetzt in der Innenstadt ganz speziell Schulplätze für diese Kinder fehlen. Da hat zum Beispiel das Thomas-Münzer-Gymnasium im letzten Jahr 7 5. Klassen aufgemacht, ich glaube mit bis zu 28 Schülern. 7. 7. Die mussten die 5. Klassen auch auslagern aus ihrem Schulgebäude. Und was eben das Widersinnige ist, ist, dass das Gymnasium in Neustadt keine Neuanmeldung für die 5. Klassen im letzten Jahr erhalten hat. Wir wurden also im Mai vergangenen Jahres vor die Feststellung gestellt oder vor die Konsequenz gestellt, dass, da wir angeblich zu wenig Schüler hätten, beziehungsweise Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden möchten, dass wir deswegen also diese Standortberechtigung nicht mehr hätten. Und da gab es im vergangenen Jahr, im Mai war das, mit dem Beigeordneten für Kultur, eine große Diskussionsveranstaltung in der Schule, wo also dann auch geklärt werden sollte, weshalb die Stadt, wenn auf der einen Seite in der Innenstadt im Grunde ordentliche Gymnasialplätze fehlen, nicht versucht, diese Schüler umzulenken in unser Gymnasium. Mhm. Zumal unser Gymnasium also auch ein ordentliches Schulprogramm hat und wir immer wieder gelobt worden sind für Projekte, die wir auch außerhalb des Unterrichts anbieten. Hm. Ja, es wird schon so betrachtet, dass in Neustadt eher bildungsferne Schichten wohnen. Hm. Es wird so ganz vorsichtig durch die Blume gesagt. Kam auch in dieser Besprechung da zutage. Und dann natürlich auch das Argument, dass es ja mehr und mehr ältere Bürger gibt, die eben keine Kinder mehr haben. Es ist ein Fakt, dass also in Neustadt nicht genügend Schüler da sind, die das Gymnasium besuchen wollen. Wir müssen also wirklich, um das Gymnasium erhalten zu können, Kinder von anderen Stadtteilen auch bekommen. Auf der anderen Seite ist es so gewesen, dass wir im letzten Jahr, glaube ich, an die 60 Anmeldungen hatten. Also wo die Eltern von sich aus zu uns gekommen sind. Allerdings wurde vielen Eltern dann kurzfristig gesagt, dass es sich nicht mehr lohnt, sich bei uns an der Schule zu bewerben, da sich genügend. Also es war ganz seltsam, was da abgelaufen ist. Und da gab es in der Öffentlichkeit auch große Diskussionen darum und auch in dieser Veranstaltung, die ich schon erwähnt habe, ist es heiß hergegangen. Da haben dann Eltern, die in Neustadt wohnen, gefragt, warum sie ihre Kinder nicht in Wohnnähe in eine Schule schicken können, aber das anderen Eltern in der Innenstadt ermöglicht wird. Warum also da nicht mit gleichem Maß gemessen wird. Und an dieser Stelle, möchte ich meinen, geht diese unterschiedliche Betrachtung der Stadtteile auch los. Und da kann man nicht von Doppelstadt sprechen. In der Hinsicht, finde ich, ist Neustadt eindeutig benachteiligt. Ja, ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass man die Auseinandersetzung mit Eltern in anderen Stadtteilen scheut. Man befürchtet, dass da irgendwas kommen könnte, weil diese Eltern ja viel interessierter sind am Bildungsgang ihrer Kinder, während bei uns in Neustadt ja eher Eltern sind, ja. Du paraphrasierst das jetzt. Das muss man wissen. Das ist jetzt meine Meinung und so. Aber das ist nicht deine Meinung, dass das auch wirklich so eintritt, sondern dass man denkt, dass es so sein könnte, oder? Man denkt das so, genau. Ja. Also ich denke schon auch anders und ich denke so, das ist ja gerade das, was Deutschland angekreidet worden ist bei den internationalen Untersuchungen und was immer wieder in den letzten Jahren besprochen worden ist, dass das Bildungssystem einfach nicht durchlässig ist und dass Kinder aus niedrigeren gesellschaftlichen Schichten einfach weniger Chancen hat. Und indem man ihnen vor der Nase den Schulstandort zumacht, ja, nimmt man ihnen doch mehr Chancen, denke ich. Das sagt sich ja schon im sehr merkwürdigen Argument, die Schule zu schließen, weil dort Kinder aus bildungsfernen Schichten wohnen, ja. Also dann fragt man sich ja, wenn sie bildungsfern sind, dann muss man vielleicht ihnen Bildung umso mehr ermöglichen und näher bringen, ja. Also genau das gegenteilige Programm fahren. Konfrontiert sich die, ich weiß nicht, wer entscheidet eigentlich über Schulschließungen? Wer macht denn, welche Instanz ist das in der Stadt? Ja, der Stadtrat beschließt darüber und es wird im Stadtrat dann diskutiert. Also es ist ja nun auch so gelaufen, dass aufgrund der Proteste in Neustadt selber und auch einer starken Protestwelle an unserer Schule, initiiert von der Elternvertreterschaft und von Schülern, auch vielen ehemaligen Schülern darunter und natürlich unterstützt durch die Lehrerschaft, dass es uns gelungen ist, Werbung für unsere Schule zu machen, sodass wir auch im Stadtrat unterstützt worden sind und dass jetzt neue Beschlüsse gefasst worden sind und in diesem Jahr heißt dieses Losverfahren greift. Und damit unsere Schule erhalten bleibt, weil wir, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, weil wir auf jeden Fall genügend Anmeldungen haben, um auf jeden Fall 3/5 Klassen wieder aufmachen zu können. Also ohne, dass die Stadt da jetzt eingegriffen hätte, die sind einfach zustande gekommen, weil wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Dass wir eine gute Schüler aus anderen Teilen der Stadt, bei der Thomas-Münzer-Gymnasium beispielsweise, nur eine gewisse Anzahl von Schülern dann auch aufnehmen können. Und gab es da Reaktionen von der Elternschaft aus den Vierteln hier in der Altstadt, dass die ihre Kids nicht in die Neustadt schicken? Na, ich denke schon. Also mir ist schon zu Ohren gekommen, dass viele über dieses Losverfahren diskutieren und ja, weiß ich nicht. Aber die müssen deshalb nicht umziehen, oder? Nee, umziehen natürlich nicht. Ab in die Neustadt. Naja, es ist natürlich sicherlich ein Problem, wenn du ein Kind hast, was jetzt 10 Jahre alt ist und immer in Wohnnähe irgendwo in eine Grundschule gegangen ist oder so. Wobei man davon auch nicht durchweg sprechen kann. Also viele Eltern geben ihre Kinder ja auch auf Grundschulen, wo sie meinen, dass die also einfach besser für ihre Kinder sind, die weiter weg sind von der Wohnung. Ja, so dass die Kinder auch schon immer länger zur Schule unterwegs gewesen sind. Also es ist ganz einfach dieses Problem, was seit eh und je schon besteht. Neustadt ist eben Neustadt und gehört nicht so richtig zur Halle dazu. Alles klar, Steffen. Hallo. Bitte. Wir sind wieder zurück. Ah, wir sind zurück. 8 Minuten braucht das Licht von der Sonne bis zur Erde. 30 Sekunden braucht unser Signal bis Studio Korax. Also während ich das spreche, hört ihr noch Solveig. Wir sind jetzt an Tulpenbrunn angekommen. Vorbeigeschritten an einer wunderbaren Stele von, also wunderbaren Anführungsstrichen, aus, was haben wir eruiert, 1971, aus der Fertigstellungsjahr von Halle Neustadt. Eine Stele, ähnlich wie die Siegessäule von Trajan, wo in höchsten binderischen Tönen vom Aufbau Halles geredet wird und die Huldigung des DDR-Staates an den Arbeiter. So, Tulpenbrunnen. Wir sind hier am Tulpenbrunnen, genau. Stechtritt. Das ist das zweite IWA-Projekt hier in Halle Neustadt. Und der Tulpenbrunnen wurde vor, ich weiß nicht, einem Jahr neu gestaltet oder anderthalb? Letztes Jahr schon. Letztes 2009, Jahr. 2009, ja. Okay. Und wir befinden uns auf einem 20x20 Meter großen Platz im Quadrat. Der ist leicht eingelassen in das umliegende Areal. Gelb, ockergelbe Bodenplatten und in der Mitte ein etwa 7 bis 8 Meter großer Kreis, und aus diesem Kreis, der so leicht konisch nach oben geht, entwickelt sich etwas, was aussieht wie eine abgehackte Hand in Sandstein, und aus dieser abgehackten Hand in Sandstein kommen zwei abstrakte Blumen in Metall gearbeitet, die aussehen wie ein Cocktailschirmchen, ein bisschen. Ja, wir sind hier und beobachten erstmal. Ja, aber kann man sagen, was das Projekt überhaupt war? Also den Brunnen gibt es ja, glaube ich, seit Ende der 70er, 78 oder so, im Zentrum des Wohnkomplexes 3, also irgendwie so laut IWA-Broschüre das Herz von Neustadt, grüne Galerie, sehr viel Grün. Die Bewohner würden sich hier sehr damit identifizieren. Trotz alledem hat man keine Kosten und Mühen gescheit, einen Raum, wie sagt man, einen Platz nochmal neu zu strukturieren, um die Identität, die überhaupt so schon da ist, nochmal zu festigen, damit die Leute nicht wegziehen. Das hat man wie folgt gemacht. Das Ding schien marode gewesen zu sein. Man hat eine Künstlerin eingeladen, die an der Burg studiert hat, die dann mit Anwohnern zusammen, mit Kindern und Erwachsenen zu diesem Thema gearbeitet hat. Wasser, Tulpen und so weiter. Und die gearbeitet heißt in dem Fall, sie hat kleine, ich sage mal 15x15 große Zentimeter große Plättchen gebaut aus Ton, und da konnten Anwohnerinnen und Anwohner Motive reinkratzen. Hier sehe ich zum Beispiel ein Schiff, da steht Hanoi drauf, im Meer, und auf diesem Schiff sozusagen als Schiffskörper, als Maste, sind die drei großen Wohnscheiben, die hier nicht unweit von hier sozusagen auch live zu erleben sind. Ja, das sieht aus wie das Schiff ist voll, nicht wie Shrinking Cities, oder? Ja, und es blinkt. Wir bewegen uns etwas weiter. Da ist ein etwas, so ein bisschen wie, hieß dieser 80er-Jahre Graffiti-Künstler, der dann irgendwie... Keith Haring. Ein Keith Haring-ähnliches, ein König und eine Königin oder eine Krone. Jedenfalls sind die beiden innig ineinander verschlungen. Hier ist eine Tulpe. Hier haben wir was. Hier, Zukunft. Ah. Zukunft. Halle. Zukunft, Halle. Und natürlich, drunter macht man es nicht, ist die Erdkugel gezeichnet. Reingeritzt. Sieht aber eher aus, als ob sie auseinanderbricht an den tektonischen Platten, als wie die Kontinente. Hier haben wir eine amöbenartige, wabernde Masse. Ja. Ja. Eine Muschel. Meeresgetier. Schnecke, Fische. Guck mal, Steffen, was ist denn da hinten noch? Aber was hier wirklich fehlt, wieder wie bei der Skatebahn, es sind die Rentner, die sich um die Sonnenplätze schlagen. Es ist komplett leer, und das war letztens auch so, als wir hier bei strahlendem Sonnenschein da allerdings waren. Ja. Das Einzige, wie ich gerade gesehen habe, wie es genutzt wurde, ist eine alte Dame im Rollator, die es als Abkürzung genutzt hat. Schnellen Schrittes. Und da kommen wir gleich zum nächsten Plättchen. Frei sein steht da drauf, mit einem Schmetterling und einer Sonne. Ist jetzt aber Hanoi der Schmetterling, oder war es die Raupe davor? Das ist eine gute Frage. Du alter Stänkerer. Biber für Halle. Ah, hier ist das Thema sozusagen gleich. Hat sich das eingeschrieben. Und das Witzige ist, dass Halle das H in Klammern ist. Das liest sich also Biber für alle. Das könnten wir doch gleich diskutieren. Für wen ist denn jetzt dieser Platz eigentlich, Steffen? Für uns nicht. Wir wohnen ja nicht hier. Ja. Aber für die Anwohner anscheinend, Anwohnerinnen. Ja. Hier ist keiner da. Wir können eigentlich nicht fragen. Wir könnten ja mal zu der Frau rübergehen und sie kurz löchern, aber sie sieht so aus, als ob sie so weit einen Bogen um uns rum macht, weil wir ja schon so stehen. Ja, da auch wieder schönes Zitat, die Iber-Broschüre, die ja dieses Projekt, ich habe es nicht im Kopf. Naja, du kannst es doch auch so ganz gut. Die dieses Projekt stark gemacht hat als identitätsstiftend. Hm. Und zwar, jetzt kommt das Spannende, weil die Wohnkomplexstruktur, so wie es sozusagen in der originalen Stadtplanung war für Halle Neustadt, wohl obsolet geworden wäre. Die Leute würden nicht mehr diese Bedürfnisse teilen, steht dort. Mhm. Und man müsste jetzt andere Angebote machen, andere Möglichkeitsformen eröffnen. Und dafür steht dann dieser Brunnen. Als quasi Stadtquartier-Idee, ne? So haben sie das genannt. Stimmt. So, man könnte sagen, steht im baulicher Paradigmenwechsel. Mhm. Und nichts mehr die übersetzt das mal. Paradigmenwechsel? Ach, wir dürfen ja keine Fremdwörter, hat uns der Redakteur schon heute gesagt. dass hier nicht mal die Dichte der Bewohner, was sie brauchen, also auch sozusagen Standard der Kleinfamilie, was sie an Infrastruktur brauchen, ausschlaggebend ist, sondern was anscheinend nötig ist, um die Leute noch zu halten, obwohl das alles fehlt. Hier hat man noch um den Brunnen herum säumen, so da, wo man auch sitzen kann, so kleine Betonquader oder längliche Betonmodule, den Brunnen. Und gestaltet sind sie mit Blumen und die haben Kinder gemacht. Also hier augenscheinlich funktioniert das Ganze, also Identifikationspotenzial wird abgerufen über eine Form von Partizipation der Bewohner. Aber Partizipation geht ja im Prinzip jetzt nur so weit, dass man mal so ein IBA für alle reinritzen kann oder was anderes. Ich muss mal die junge Frau fragen. Guten Tag, wir sind von Radio Korax. Sind Sie oft hier? Ja. Ja? Ja. Wie nutzen Sie den Platz? Naja, ich komme deshalb viel hier, weil meine Tochter hier drinnen arbeitet im Fleischladen. Ah, okay. Und da komme ich öfters mal vorbei. Und wie haben Sie den Platz angenommen und Ihre Familie? Wissen Sie, ich habe ganz früher, vor 30 Jahren, habe ich hier vorne in dem Block gewohnt. Und da war ja auch hier schon, ich habe es gut gemacht, gefällt mir gut, was für die Kinder, wird ja auch mal Zeit, oder? Ja, und wie sah das vorher aus? Gibt es einen Unterschied? Ja, auf jeden Fall, auch hier der Springbrunnen und das ist alles mit den Bänken, wo sich ältere Leute hinsetzen können, wenn es schön ist. Und sitzen Sie oft hier? Ja, eigentlich nicht, weil ich selber einen Garten habe und dann gehe ich in den Garten. Okay, und Sie treffen auch keine Leute hier vor Ort, oder? Nee, okay. Nein. Gut, vielen Dank, schönen Tag. Ciao. Ja gut, also sozusagen Empirie. Oh, Stefan war beim Penny einkaufen. Oh ja, jetzt gibt's eine 5 Liter Flasche Vita-Cola. Stehen wir noch? Sind wir noch on air? Sind wir noch gut drauf? Also ich war gerade beim Bäcker, ich habe keine Ahnung. Okay, aber der Radio. Es war wieder eine lustige Situation. Also es gab einen alten Herrn, der hat sich irgendwie darüber beschwert beim Bäcker, dass der Schusterjunge jetzt kein Schusterjunge ist, weil da Weizenmehl drin ist und kein Roggenmehl. Ja. Ich sag nur, Lebensmittelstrecken, Produktstreckung, Marx, Kapital, ne? Fußnoten, ganz wichtig, gab es schon im 18. Jahrhundert mit dem Brot in England. Super, das werden wir jetzt sozusagen im Theoriemodul vertiefen. Wir werden uns aufmachen jetzt hier laut, auch aufgrund des Zeitmangels. Wir sind jetzt um 5, sollten wir eigentlich schon im Nö sitzen mit einem Käffchen. Deshalb ab zur Straßenbahn, allesamt, packt eure Sachen und ein. Und wir machen das nächste Interview, oder? Wir machen das nächste Interview mit Nora Kolden. Genau, Nora Kolden, ansässig in Leipzig, in einem Wohnprojekt, da war ich auch ganz überrascht. Egal, wichtig ist jetzt nicht, wie sie wohnt, sondern wozu sie gearbeitet hat, nämlich die Frage, die hier auch permanent präsent ist, inwieweit man mit Architektur Probleme lösen kann, die eigentlich gar keine baulichen sind, nämlich gesellschaftliche, ökonomische des menschlichen Zusammenlebens. Und sie hat es an dem Gegenstand der geschlechtlichen Diskriminierung untersucht. Ja, wunderbar. Mats ab. Hey Nora. Vielleicht ganz kurz, du hast gerade angefangen damit, bevor ich das Mikro eingeschalten habe, zu erzählen, womit du dich in deiner Magisterarbeit beschäftigt hast. Sag's doch mal für unsere Zuhörer. Ja. Also ich habe so ein Projekt untersucht in Freiburg, was in einem komplett neu angelegten Stadtteil entstanden ist. Und das wurde von Architektinnen gebaut, die sich eben selbst als Feministinnen verstehen. Mhm. Und die haben da so ein Haus gebaut und wollten damit eben die Gleichberechtigung der Geschlechter fördern und die Lebensbedingungen von Frauen verbessern. Und dabei haben die eben so ganz, also in meiner Analyse, was denen nicht so gefallen wird wahrscheinlich, aber halt relativ stereotype Frauenbilder wieder reproduziert und in diese Architektur eingebaut. Also die haben in diesen Planungsunterlagen so ganz genau aufgeschrieben, wie so dieser Typ Frau sein wird, der da drin wohnt. Also diese, also ja, so ein Bild immer imaginiert, wie die so ist und wie die da wohnt und wie gerne die mit ihren Nachbarinnen quatscht und dass sie da und da Angst hat und deswegen muss so und so was verändert werden. Und diese Ideen haben die dann halt in die Architektur eingebaut und dann habe ich halt mit den Leuten, die jetzt drin wohnen, Interviews geführt, inwieweit die tatsächlich da so leben, wie die sich das vorstellen, wie die Typen die Architektur denen so gibt, umschreiben. Ja. Glaubst du, das ist ein Mangel, der an jeder Architektur klebt, dass die mit einem Menschen arbeiten, also auch statistisch, den es vielleicht gar nicht gibt? Also selbst wenn man es gut meint mit dem, zum Beispiel benachteiligte Frauen? Bestimmt, also das ist, also genau in meiner Arbeit habe ich dann noch, das ist vielleicht ganz interessant, also auch so einen Bezug gemacht zu so 20er-Jahre-Architektur, also weil da das ja total gut zu beobachten ist, wie da so ein Typ kreiert wurde und dann dieser soziale Wohnungsbau da irgendwie diesen Typ bedienen sollte und so einen neuen Menschen schaffen sollte auch. Und komischerweise hat sich eben die Idee so gehalten. Also ich glaube, dass das oft so ist, dass die Architekten oder Architektinnen sich eben ein Bild malen von dem, wie derjenige ist, der da drin so wohnt und wie der da drin auch wohnen soll, ja. Mit welchen Architekten hast du dich beschäftigt, Le Corbusier? Das ist ja kein Architekt, aber irgendwie so durchgearbeitet und vor allem Taut, weil der so stark, also sich stark mit der Frauenfrage, also das habe ich eben auch beschäftigt, in den 20er Jahren sich auseinandergesetzt hat. Also der hat auch so ein Buch geschrieben über die Frau als Schöpferin der Wohnung. Und das ist total verrückt, also weil der da die Frau, also die ja in der Wohnung lebt, also das ist schon klar, dass die diejenige ist, die da sich aufhält und alles machen muss, dass die so zwar auch schöpferisches Potenzial hat, aber natürlich ein anderes als der Mann. Also das ist so ein bisschen scharfe Schriften, also das ist echt der Hammer. Und da habe ich das genau untersucht und dann auch Frankfurter Küche und sowas. Also die Vorstellung, wie die Frau sich da so bewegt und dann welche Grieß und Graupen, die in ihren Schubfächern hat. Das war ja alles schon so beschriftet und so weiter. Und dann gibt es aber schon aus der Zeit auch, also aus den 20er Jahren auch Untersuchungen, wo aufgezeigt wird, dass die Leute es eben nicht so gemacht haben, also dass sie kein Mehl im Mehlfach hatten oder so. Ja. Das geht jetzt ja hier um die private Wohnung. Taut hat ja zum Beispiel auch größere Wohnkomplexe gebaut. Wie ist das mit diesen Freiburger Architektinnen? Blieb das auf so eine Hausgemeinschaft beschränkt oder hatten die auch schon auch nur in der Schublade ein Konzept vielleicht von der genderfreundlichen Stadt oder irgendwie sowas? Also ich in meiner Arbeit habe ich halt nur auch mit Absicht eigentlich genau nur diese eine Gebäude untersucht, also weil es mir stärker um so ein, also weniger um so stadtplanerische Fragen da ging, aber die haben schon und auch zusammen mit der Frauenbeauftragten der Stadt auch so für diesen ganzen Stadtteil, der da neu angelegt worden ist, also wo das steht, haben die auch so Konzepte entwickelt für die ganze Stadt. Ja, genau. Diva, wenn du Liebe willst, schieb was rüber. In der unteren Etage, so diese Geschichte, haben die. Das habe ich aber in meiner Arbeit nicht so stark untersucht, obwohl es interessant ist. Diva! Einer geht noch drüber! To this production, I never left. Plus, I kept me some that I could use on these MCs. They kept frontin', they watched me unload and explode and said nothing. The black Frankie, black leather with the black Yankee, putting in work all day. So cats thank me, the man of the hour. I'm the man of the year. Make room, understand I'm here. And yo, my clientele is the most regal. Crush brain cells, my name rings bells to most people. It's critical, so I'ma have to spit at you. You're pitiful, so I'ma make it difficult. I'm the swiftest dude, watch me lift his jewels. He's Uzi, I'm about to rip this dude. I puff a Dutch and you get touched with ease, while your girl steady falling in love with me. Yeah, the mind up block me, still you criminals love me. Some things will never change. Some are easy, some are follow. Some here today, gone tomorrow. Now walk the straight and narrow. Them rhyme too shallow. Them live life borrow. Them sell them soul. Every mean them swallow. All that them a practice. Gonna cause an actress. And not teach a youth. Them a portray stockness. And a youth man practice. When them say youth arise, but them could have never stop this. I'm a Guinean Baptist. Rastafari, give me the strength within. Bringing the Benjamins. Keep everything popping. Making the fence up in. Moving mysterious like Lampis. To the depths and the darkness. With the best and the smartest. Set up the hardest. Stuck on the market. Man. Read your mind up, block me. Still you criminals love me. Some things will never change. Man a lyrical vanguard. Well, are we set the standard? Some things. Let's see if you can flow and grow with this narration. Heads know, it's my procreation. Some cats didn't want me to blow and they was waiting for me to run and hide and take low and start breaking. The black lucky Luciano making cash lovely with a dime piece and each arm is getting that ugly blue. I ain't about the yapping or crying. Blaspheme, see how fast you're frying. Any problem, you'll be left in a useless puddle. Get out of line, dog. I'ma have to use a muzzle. A good bark, we'll keep them honest for a minute. Everybody bow and pay us homage for a minute. Exquisite, the way these ladies look tonight. I'm in the back like the Mac, getting hooked up right. New York, stand up, all my people's man up. That dude could've lived, but instead he ran up. Mind up, block me. Still you criminals, love me. Some things will never change. Man a lyrical vanguard. Well, are we set the standard? Some things. Read your mind up, love me. Still you criminals, love me. Some things will never change. Man a lyrical vanguard. Well, are we set the standard? Some things will never change. Können wir trotzdem was erzählen? Jo. Falls es dann zufällig ja nee, aber es ist nicht. Alles easy. Oh. Also, ich bin raus, ja. Jo, ja. Wir sind zurück. Wohl mit Unterbrechung, wie uns über diverse Knotenpunkte mitgeteilt hätten wurden. Hätten wir doch mal gewettet, wie oft wir da aussteigen. Ja, das wär's gewesen. Ja. Also, kurz Zusammenfassung. Nora, das kreist dann einfach um die Frage, dass es ein merkwürdiger Versuch ist, von Architekten, die maßen sich das immer wieder an oder glauben, eine Lösung zu finden, für Probleme, die es eigentlich in der Gesellschaft, in der Ökonomie gibt, zwischen den Geschlechtern und so weiter, herauszulösen oder zu lösen überhaupt mit Architektur, weil man ein Haus anders baut, weil man eine Stadt frauenfreundlich macht. Ich meine, da sucht sich der Mann die nächste dunkle Ecke und schlägt da deine Frau zusammen. Also das Problem ist nur umgangen und nicht gelöst. Darum ging es bei dem Interview. Und auf meinen Kopfhörer. Irgendwas stimmt da nicht. Hier, meine Frage war sozusagen, du hast so viel Wert gelegt darauf, dass du die Nora besuchst und sie interviewst. Die wollte eigentlich hier vor Ort sein mit uns. Bist dann nach Leipzig früh, was ja normalerweise immer ein ganz schöner Aufstand ist, irgendwie nach Leipzig früh zu tingeln und hast sie interviewt. Ja. Ganz kurz nochmal zurück. Die Kernthese, ja? Was war die? Das Städtebau sozusagen, was für den Menschen tun kann, oder? Ja, das ist ja, also das ist ja ein Gedanke, den haben die Leute schon seit, nicht erst seit der Moderne, schon dann auch weiter vorgehabt. Also ob man jetzt an Paris denkt, an die Umgestaltung oder im 16. Jahrhundert an das Rom unter Pamphili, das waren große Stadtumgestaltungen, die immer, denen immer ein Ordnungsgedanke eingeschrieben waren, weil die glaubten, wenn die Stadt ändern, würde sich irgendwas in Bezug der Menschen zu der Gewalt, die das umgebaut hat, ändern oder zu ihrem eigenen Nutzen, ja. Und das ist ein Gedanke, der auch in der Moderne immer noch existierte, bei Taut, Le Corbusier und so weiter. Man hat den Arbeitern irgendeine Stadt hingebaut und man hofft jetzt, dass damit irgendein Problem gelöst sei. Und dann könnte man jetzt auch sagen, um wieder zurückzukommen zum Beispiel zum Skatepark, was schafft der eigentlich? Ja? Da kann man, wenn es schon dieses prinzipielle Problem gibt, dass Örtlichkeit und Architektur die menschlichen Probleme nicht löst, die sind anscheinend woanders angesiedelt, haben eine andere Ursache. Da kann man erstmal, also ein grundlegender Verdachtsmoment sei dann, na warum macht man dann, beruft man sich auf die Problemlösung, wenn sie gar nicht Probleme lösen kann. Zum Beispiel, die Jugendlichen haben keine Perspektive, die Jugendlichen wollen weg. Na ist es denn ein Problem, macht man das mit dem Skatepark, ja? Ja gut, dann geht man halt in Leipzig oder in Frankfurt-Main skaten. Also, ja, also man kann ja... Also wenn man nicht skaten mag, dann... Dann hat man gerade mal Pech. oder Peer Pressure, keine Ahnung, was dann kommt, ja, warum man anfängt zu skaten oder es besser anfängt als skaten. Also, das war ja auch so. Tulpenbrunnen ist das gleiche Witz. Man baut etwas und glaubt, ein Abwanderungsproblem zu kompensieren. Ein was Problem? Das Abwanderungsproblem zu kompensieren oder irgendwie damit umgehen zu können. Aber merkwürdig, Mittel-Zweck-Redaktion, ja, also Ursache. Drösel das mal auf, dass man sozusagen für ein größeres, viel größeres strukturelles Problem im Prinzip eine ganz minimale Fensterlösung findet, ja? Ja, Milchmädchenrechnung oder das Problem vom Ende her gesehen, ja, sozusagen an der Oberfläche kratzen, kosmetisch, das gibt es ja viele Begriffe für sowas. Es ist keine Problemlösung. Es ist ein Problem anders darzustellen und uneigentlich damit umzugehen. Also nicht die Ursache und die sachlich damit zu verfahren. Oh, jetzt kam die Straßenbahn, Sonne, so. So, wir geben ab an Daniel ins Studio. Ach, wir können noch mal kurz einsteigen und knipsen. Naja, aber wir wissen nicht, ob es abreißt. Ah, okay, gut. Gut, dann wir steigen jetzt ein. Lieber Daniel, jetzt kommen Interviews, die wir vorgestern auf der Magistrale geführt haben, als dort Tag des offenen Denkmals war zum 20-jährigen Bestehen der Verbindung von Halle-Leipzig und 40 Jahre Halle-Neustadt. Raus. Schon so komisch. Bis dann. Ich spiele mal Musik. Wir gehen nach Westen mit den Pet Shop Boys. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we may hate on a hot summer night. 'Cause when a lonely, lovely walks by, yeah, you can see a look in her eye. Forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not won't wait to see what you got. But you know that you're hot in the city, hot in the city tonight. Tonight, alright. Hot in the city, hot in the city tonight. Chain when I'm hit fall, you lay right down now. I'm a ride until your head breaks. I'm a walk until my brain pops. I'm a move with the beat now. I'm a chain. Herr Doberstein, Experte, hallo. Hallo. Eine Frage zu IBA. Wo sehen Sie die Zukunft des Schrumpfungswachstums in Halle? Die Zukunft des Schrumpfungswachstums sehe ich evolutorisch. Ah, ja. Also ich denke, genauso wenig wie wir das Wetter immer ganz genau vorhersehen können, können wir die Schrumpfung und auch nicht das Wachstum der Schrumpfung vorhersehen. Aber ich glaube... das war doch ganz bodenständig. Vielen Dank, Herr Doberstein. Schönen Tag noch. Jetzt kommt der Jingle. Mach mal an, dann kannst du schreien. Diva! Einer geht noch drüber! Kurze Verwirrung der Technik. Du alter Punk, quatscht auf unseren Jingle drauf. Nein, dann nochmal. Ich moderiere nochmal einen Jingle an. Der kommt jetzt gleich. Drauf geht. Also, wir sind aus der Straßenbahn gestiegen und sind jetzt auf der Saline-Insel gelandet. Also so mehr oder weniger an dem Kaufhaus, an dem großen Lührmann ist es jetzt im Moment vorbeigeschlendert und überqueren jetzt die Straßenbahntrasse. Ja, wir sind... live auf Korax heute mit der IBA beschäftigt, liebe Zuhörer, die neu zugeschaltet haben. Internationalen Bauausstellungen 2010 in Sachsen-Anhalt. Und weniger da gibt's ist Zukunft, Zukunft. Weniger, Zukunft. Weniger, weniger. Ja, und mit dem ganzen, wie Steffen immer so schön sagt, Gedöns, setzen wir uns dann im Café nachher auseinander. Jetzt in wenigen Minuten wird es wie so eine Art kleine Lesestunde geben. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, auch für die Hörerinnen und Hörer. Ja, die da gibt es ein bisschen Text und den Text werden wir vorlesen und dann werden wir versuchen, den so ein bisschen mit den Hörerinnen und Hörerinnen und Hörern und Hörerinnen und Hörern und Hörern und einfach mal als philosophisches Duett duellieren. So, wir sind jetzt auf einem anderen Höhepunkt der IBA-Halle, Balance,

Jo, wir sind zurück. Halle, die Stadt baut um. Wieder wurde ein Weg von uns vereitelt durch eine Riesenbaustelle an der Klausbrücke, heißt die, glaube ich, ne? Am Bürgerhaus. So, sind wir halt ein bisschen länger unterwegs. Auf dem Iber-Rundgang, Iber-Umweggang, wieder gegen Saline zurück. Kann man ein bisschen über Saline reden? Können wir, bitte. Bitte. Let's go. Also mit, ich habe mich ja informiert, 2 Kilometer mal 0,5 Kilometer die größte Saale-Insel von Halle. In der Tat, ja. Hauptsächlich dafür für die Mansfelder Straße und alles, was so sich rechts und links da so hortet, bekannt. Unter anderem das wunderschöne große Kaufhaus, was die DDR, ganz spannend, oder damals städtebaulich für die Bürger von Halle-Neustadt und Halle gleichermaßen eher an den Konsum. Mit Halle-Neustadt einerseits eine Arbeitersiedlung zu bauen, wo die Arbeit überhöht wird und Leute, die dann mal lochen für den Staat und für das System. Und was machen sie? Sie genügen sich nicht im Zweck selbst, sondern konsumieren. Fand ich sehr charmant. Natürlich, seitdem das Kaufhaus zu ist. Und es sollte vor allen Dingen dazu dienen, dass die Altstadt und die Neustadt im Prinzip zusammenkommt an diesem Ort. Ja. Weil, sozusagen Balanceakt, auch schon ein Thema der 70er Jahre. Wobei die Balance ja ganz witzig, man trifft sich beim Shoppen und was macht man dann? Es ist ja nicht der Zwang, würde ich sagen, sich da unbedingt auch kennenzulernen oder so. Es ist eigentlich absurd, sich im Konsum irgendwie Freunde zu machen oder so. Ja, Konsum verbindet ja nicht, wie man glaubt. Also höchstens, wenn man sich das Geld reicht, dann berührt man mal kurz seine Hände und das war's dann auch. Und wenn sich die Ware, wenn die Ware getauscht wird. Das Merkwürdige ist, das spiegelt sich ja auch in der heutigen Umgang der IBA mit dieser brachliegenden Fläche. Ne? Also wenn ich an den IBA-Bus mich erinnere, an Frau Sabadosch, die das Interview dort gegeben hat, an der Präsentation, meinte sie, ja, das liegt zwischen diesen zwei Örtlichkeiten, die ja seit 1990 zusammengehören. Sind zusammengelegt worden, jemals diese zwei einzelnen Städte. Und diese Saline-Insel mit 2 mal 0,5 Kilometer ist sozusagen wie ein Riegel. Wird interpretiert, als ob das der Grund sei, warum die zwei Städte nicht zusammenkommen. Ziele und man denkt schon, yo, da schreibt sich das Verbindende dieser Gesellschaft ein. Nicht der Konsum sozialistischer Produkte, sondern Hochfinanz, ja? Also Anlegeplatz für Neustädter, auch selbst für einen Althallenser ein kleines Problem, genauso wie die Loftwohnung. Nichtsdestotrotz, ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender der HWG, dessen Name jetzt gerade entfallen ist, der aber in der zentralen IBA-Broschüre sich dazu äußert, sagt, dass hier sich daran beweist, dass die IBA ein voller Erfolg ist. Weil die öffentliche Hand hätte hier Gelder hereingespeist, die die Wirtschaftsförderung treiben und Privatinvestoren nachgezogen hätten. Hm. Also aber für die Neustädter ist das nichts, ne? So ein Hafen und eine Loftwohnung. Das ist auch ganz ehrlich, glaube ich, auch für die Altstädter nichts. Es verhält sich auch sehr merkwürdig gegen die anderen. Du musst da nicht mehr reinschreien ins Mikro, ich höre dich laut genug. Okay, ich wollte jetzt gegen die Baustelle, denn Halle baut um. Musst du nicht, das tut nur in den Ohren weh. Okay. Nee, ja, die Investoren, die danach ziehen, oder die privaten Mittel, die dann kommen, wenn man sozusagen die Möglichkeit anbietet, da mit dem Boot vor der Tür zu liegen, das ist ja schon ein bisschen Zynismus, muss man sagen, angesichts der Probleme, die hier andere Leute haben in der Stadt, ja, und das als Erfolg zu verkaufen, ist schon ein bisschen wild. So, wir laufen jetzt hier vorbei an der Trasse. Kurz vor der großen Klausstraße, wie heißt die Brücke, Steffen? Klausbrücke, glaube ich. Klausbrücke, na klar. Wird gerade saniert, irgendwie aufgerissene Fahrbahn und hier wird die Kanalisation gerade geflammt. Ja. Anscheinend legt man jetzt hier irgendwie Bitumen über die betonierte Kanalisation. Damit kein Regenwasser auf die Kacke kommt. Ja, Steffen hat nämlich eine tolle Anekdote. Ach, Anekdote, das ist mittlerweile Weltwissen, weil Shrinking Cities ist ja ein Weltphänomen. Dass viele Städte aufgrund des massiven Wegzugs Probleme haben, ihre Kanalisation ordentlich zu betreiben. Wir sind halt für mehr Menschen angelegt. Hört man mich immer noch, Sebastian? Ja, ich drehe gerade ein bisschen runter. Du kannst lauter sprechen, das ist nicht mehr so schlimm. Dass ja, die Städte dafür angelegt waren, mehr Scheiße wegzuspülen. Die Kanalisation, das ist jetzt nicht fäkal, sondern tatsächlich so. Und das klingt im Zuge dessen verkleinert man wohl gerade den Abortabfluss. Du musst den Gedanken gleich nochmal äußern, Steffen. Okay. Das ist zu wild hier draußen. Also, Sanierung. Soll ich mal halten? Wunderbärchen. Oh, ab ins Warme. Ab ins Warme, ab ins Gemütliche. Schön. So, wo gehen wir sitzen? Der Stefan hin. Hat schon Dichen bestellt. Oh, immer. Der hat Mahlzeit. Die... also, schön. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ich kam. Herrlich. Mit der Kloaken-Anekdote, eher die Geräusche einsetzen. Ich würde gerne den Rucksack abnehmen, ob mir den jemand mal... Oh, Junge. So, weil Herr Löwe hat nämlich den kompletten Sender auf dem Rücken. Ah, oh, ist und wird gerade befreit von... Ich vom Stefan. So. Oh, toll. Oh, also das Jammern ist ein Jammer der Freude und nicht der Qualen. So wie Iber ein Jammern der der Qual und nicht der Freude. Nee, warte mal. Denkst du ich soll mich nicht so weit davon bewegen. Danke, Thomas. Oh. Ja, ich krieg nicht mal hin, die Jacke auszuziehen. Oh, jetzt nehme ich noch das Ding ab und dann bin ich glücklich. Gut. Also, wir waren bei der Kloake. Zurück zu Shrinking Cities. Ein großes, ganz faktisches Problem großer Städte ist, dass die Bevölkerung fehlt, die es brauchte, um so große Abflüsse, wie sagen wir, mit allem, was sie haben, im Prinzip Druck aufzubauen, damit es zum ordentlichen Fluss kommt, diesen großen Abwässer. Wir lachen uns hier halb tot, das kann man jetzt nicht sehen im Radio. Man kann es ja hören. Und deswegen muss... Ah, da war die Technik drin, stimmt. Da war die Technik und sendet sie noch? Das war, deswegen verkleinert jetzt Halle anscheinend die Fäkaldrainage, sozusagen die Fäkalmagistrale. So. Spitzenmäßig. Spitzenmäßig. Wir sind angekommen. Oh, wir sind angekommen. Ah, ein schwarzer Tee. Ja, greifen wir zum iTunes. Machen Musik, mal eine Musik. Die Bestellung machen, oder? Richtig, ja, genau. Die Zuhörer, wir sind gleich zurück. Was wünschen sich denn die Hörerinnen und Hörer? Ruf doch mal an hier bei uns jetzt ganz schnell auf Radio PSR. So, die flinken Finger verdringelt über den iPod. Mit den kleinen dicken Wurstfingerchen über den iPod huschen. So, Leute, habt ihr mal gerade gehört? Irgendwas Schönes hier kommt, Leute. Die Stadt, die es nicht gibt, das ist doch genau das Richtige. Schau dich um und deine dich hinein. So, wir brauchen Platz und glücklich sein. Wir laden dich und deine Leute ein, um heute da zu sein, wo man sich liebt. In der Stadt, die es nicht gibt. Peter, Peter, schiebt da Bussen durch die Straße, die jede Ahnung auf diesem Gebiet hier. Allen voran, dieser Mann, der Clou-Fragen geben und auf alles eine Antwort geben kann. Denn im Kampf gegen Rap Beats hat der Bürgermeister jede Kurve schon gekriegt und jede Hürde schon gemeistert. In der City ist kein Platz, steht die Mucke, die nicht klingt, weil in der Stadt dies nicht gibt, jeder swingt, baby. Weil alle ohne Ende grooven, stylen oder rocken, wenn sie in der Zone move und in Häusern zeilen hocken. Dieser Mob kämpft unerschrocken gegen Pop, wie gegen Poppen, gegen Schlager stellt und Pocken und ähnlichen Schrott. Ich weiß, ihr seid Genossen, packt euch an die Flossen. Denn jedes Mal haben Freaks wie ihr die da oben weggeschossen. Denn alle Kids, Chicks, Nacken, machen Sky, Schwacken, Babys machen diesen Traum wahr. Was darf für nie zu spät? Ah, yeah, was darf für nie zu spät? Und alle gehen wieder ab und bleiben wach die ganze Nacht lang. Weil wir mal wieder die Nacht zum Tag gemacht haben. Und ohne Gruppen oder Sachzwang, alle tanzen die Puppen sogar bei den Nachbarn. Also, hier geht man nix von nachmittags. Macht dir klar, dass es noch eine dicke Party in der Stadt war. Und alle waren dabei, bunt wie Smarties. Halten ihren Kopf gesund durch Partys. Halten ihre Seelen sauber durch Showmusik. Rose Spliffs, morgens gibt's Stadtbrot, frische Beats auf dem Tisch. Und dann bebt die Stadt, lebt dann Stadt. Stets nur platt, fett und satt. Zu machen, was sonst jeder macht. Jeder lacht hier in der Straßenbahn. Denn anstatt zu zahlen, wird hier schwarz gefahren. Und anstatt zu sparen, wird hier rausgetan. Damit auch noch was da ist für die Armen. Schau dich hier um und deine dich hinein. Denn jeder braucht Platz und glücklich sein. Wir laden dich und deine Leute ein, um heute da zu sein, wo man sich liebt. In der Stadt, die es nicht gibt. Sind endlich dort, wo Harmonie regiert. Vor Ort, wo Recht und Ordnung nicht platziert. Weil das wohl regelmäßig nicht funktioniert. Ein Mann kapiert, dass ihr die Liebe siegt. In der Stadt, die es nicht gibt. Ja, ja, ja. Yeah. Ja, ja, ja. Wir rappen zu Beats und checken die Cheats. Smacken den Keeps, kidnappen die Freaks und die Cheeks. Um in Geheim und ganz intim. Geheimlaboren auch mit ihnen nach vorne zu bohren, die schon verloren schien. Yeah. Deal mit den geilsten Styles im kleinsten Kreis. Testen die besten Vibes, die höchsten Eis. Größtenteils durch das Erlebnis, das Ergebnis in Fahrt. Seh die Party am Start, die die Stadt gewaltet. Doch warte mal, denn es war allemal eine Hardeball. Die Masken fielen wie nach Karneval. Die meisten liefen aus dem Teil der tiefen Superdepression heraus. Und über Schall ins Licht und überall war neues Land in Sicht. Alle verstanden sich, Babylon did fall. Und alle wandten sich gegen die Lügen der Betrügenden, die uns nicht mehr genügen. Denn sie blocken, erschrocken uns, also scheinbar nicht zu zügeln. Aber wenn die Welt ihre Welle nicht am Leben hält, sich unser Vibe auf die Schnelle nichts entgegenstellt, erreichen wir die Innenwelt und wenden das Blatt, wenn euch der Krach dann wach gemacht. gemacht hat, seid ihr willkommen in der Stadt. Welcome everybody, peace and happiness. Ich höre dich um und lade dich hinein, denn jeder braucht Platz, um glücklich sein. Wir laden dich und deine Leute ein, um heute da zu sein, wo man sich liebt. In der Stadt, die es nicht mies, wenn die dort, wo Harmonie regiert, vor Ort, wo Recht und Ordnung den Platz zieht, weil das mit Regen Lini funktioniert. Der Mann kapiert, dass sie die Liebe siegt. Sein. Wir laden dich und deine Leute ein, um heute da zu sein, wo man sich liebt. In der Stadt, die es nicht gibt. Wir sind in den Dorf, wo Harmonie regiert, wo Ort, wo Recht und Ordnung den platziert, weil das mit Regen eh nicht funktioniert. Da mag kapiert, dass sie die Liebe sieht. Ja. Fantastischen Vier mit Stadt, die es nicht gibt. Und die Stadt, die es nicht gibt, die gibt es hier live vor Ort bei der IBA, der Internationalen Bauausstellung und der Sondersendung hier auf Korax, Radio Korax, dem freien Radio in Halle, dem wir viel zu verdanken haben. Und wir sitzen hier zu fünft mittlerweile, nee, schon immer wieder noch. Thomas ist immer noch da. Ja, wir sitzen mal. Wir sind eingekehrt im Café und da der Geräuschpegel draußen unerwartet war, wir haben ja eigentlich gefragt, Leute, wie sieht's aus, ab vier sind die Bauarbeiter dann im Feierabend schon? Nein, also sie haben gesagt ja und wieder erwarten sind sie also nicht im Feierabend. Das macht aber nichts, wir halten uns tapfer und wie versprochen an die Hörerinnen und Hörer, wird es jetzt etwas beschaulicher, etwas inniger. Etwas nachdenklicher. Tee schlürfen für Halle. Richtig. Wir schlürfen Tee, wir rauchen eine Zigarette und wir haben einen Text vor uns. Und zwar einen Text von der Website der IBA. Den kann man aufrufen unter iba-stadtumbau.de, falls jetzt jemand am Rechner sitzt. Und dort gibt es links ein Menü, da stehen Ideen und Konzepte und dann Thesen. Und die erste These soll es gleich sein, eine IBA der Schrumpfung. Schrumpfung. So, wir, ja, und... Also das ist halt jetzt, also was uns wichtig ist, nochmal deutlich zu machen, das ist jetzt nicht irgendeine Randnotiz in irgendein Kommentar von einer Provinzzeitung oder von einem Blog, sondern es ist eine der zentralen Texte der Selbstdarstellung der IBA im Netz. Und wir dachten, na, wenn wir was lernen können von der IBA und über die IBA und was sie will, dann kann man einfach da reingucken. Dann lernt man bestimmt was da. Da wird Butter bei die Fische gemacht. Und... wird's auch. Stiffen. Ja, ne? Und so viel sei Butter, verraten. Wie Butter packen wir jetzt bei die Fische, ne? Ich lese vor. Lange Zeit war das Ende des Wachstums ein Tabuthema. Boah, ja. Zu sehr schien die wirtschaftliche Zukunft, ja, die Existenz einer ganzen Gesellschaftsform von Zuwächsen und der Steigerung des Bestehenden abzuhängen. Mit der IBA-Stadtumbau 2010 bewies die Landesregierung Sachsen-Anhalts außergewöhnlichen Mut. Zwei Jahre nach dem Ende der IBA Emscher Park, die sich bereits mit einem Wandel ohne Wachstum befasst hatte, wagte IBA Stadtanbau 2010 erstmals die offene Auseinandersetzung mit der Schrumpfung. Ja, das kann man sich erstmal setzen, rekapitulieren. Ja, und was man so als Literaturwissenschaftler lernt, ist, dass ja der erste Satz oder die erste Seite eines Romans und eines Textes verräterisch sind, weil da die ganze Programmatik auftritt. Ich schlürfe mal wieder Tee für Halle. Und die Programmatik ist folgende. Wachstum. Das hat man ja schon mitbekommen. Was steckt also hinter diesem Wachstum? Was soll da Was soll da stark gemacht werden mit dem Wachstum und dem fehlenden Wachstum vor allen Dingen? Was wird da? Sebastian blättert in seinen Unterlagen. Ich habe eine ganz tolle Gegendarstellung. Also. Ah, okay. Wachstum. Die IWA sagt, lange Zeit war das Ende des Wachstums ein Tabuthema. Mhm. Und auch, wo Städte schrumpfen, ist das Ende der Wachstumsepoche erreicht. So, jetzt denkt man natürlich Tabula Rasa, ne? Ja. Also Wachstum, das Kernthema des Kapitalismus, ja, als ein immer mehr wollen, als ein Ranschaffen, als ein Gewinne ranwirtschaften, als ein, wenn du nicht wächst, dann ist das ja quasi dein eigener Tod. So, und dann sagen die aber in der dritten These, ich zitiere, wenn das wachsende Raumangebot in Form ungenutzter Gebäude und Flächen neu gestaltet oder anders bespielt wird, kann aus quantitativer Schrumpfung ein qualitatives Wachstum werden. Tusch. Tata. Also wird da, das ist das Witzige, ne? Die sagen also, sie stellen das Wachstum in Frage und damit den ganzen Laden hier, also nicht das Nö, sondern den Kapitalismus. Und auf der anderen Seite kommen sie wieder auf der, sozusagen aus, mit der kleinen Katzentür rein und sagen, naja, Moment, wir können das ja auch anders machen. Wir können zum Beispiel Schrumpfung auch als wachsendes Raumangebot fassen. Aha, ey, und schon ist das Problem vom Tisch. Ist doch toll. Jetzt würde ich ja Robert Gerner zitieren mit dem Gedicht eines Mopses oder so, der einen Fleck macht, aber ich habe es jetzt nicht mehr parat. Dann zitierst du es eben nicht. Also ganz witzig, ne? Plötzlich ist das Tabuthema kein Tabu mehr, weil man ja wieder Wachstum sagen kann. Wachsendes Raumangebot, qualitatives... Wachsendes Minus, stehen dazu. Genau, quantitative Schrumpfung muss qualitatives Wachstum sein. Weniger ist mehr. Also was ist dieses Weniger ist mehr? Das ist doch eine komische Geschichte. Das wird uns später noch begegnen. Jetzt kann man... Soll ich mal weiterlesen? Nee, wir können auch mal den Abschnitt bleiben. Ich finde ja eine Stilistik sehr spannend. Also sehr... Also sehr ins Auge springen ja die Formulierung wie bewies die Landesregierung außergewöhnlichen Mut... wagt die IBA-Stadtumbau erstmals und Tabuthema. Das sind ja Signalwörter. Da denkt man, oh mein Gott, worum geht's denn ja? Ist jemand gestorben? Oder willst du mir sagen, wie, also was, dass du mich liebst oder so? Nee, man merkt, es wird ein riesen Ding aufgemacht. Ne? Es erscheint auf einmal, als ob sich hier das redende Subjekt, man kann es ja erstmal nicht bestimmen, ja, etwas wagt, was alle anderen nicht wagen auszusprechen, obwohl es durchgesetzt scheint. Ja? Mhm. Und gleichzeitig darüber sagt, also ich sorge mich um dich, lieber Bürger, ja. Ich interessiere mich für dich und ich nehme jetzt meine Verantwortung wahr, obwohl die Mehrheit gegen mich ist, ja. Also im Prinzip sagt die Landesregierung, ich bin vor allen anderen für dich ein Wettbewerb zwischen den Ländern, alle negieren das, alle machen die Augen zu und belügen ihr Volk, ja. Aber die Landesregierung Sachsen-Anhalt, ja, die kriegt es hin. Die greift sich ans Herz und sagt, ich spreche jetzt mal was aus. Das eigentlich alle wissen, aber du, lieber Bürger, noch nicht weißt. Die Städte schrumpfen übrigens. Ja. Die Leute ziehen weg, du hast es noch nicht gemerkt, das ist wirklich so. Die sind nicht nur Kaffee holen, die fahren nicht nur für 2 Stunden mit der Straßenbahn in die Altstadt zum Theater, die sind weg. So, und jetzt, was macht man jetzt sozusagen mit dem fehlenden Wachstum? Dass man sozusagen wieder die Schrumpfung als was Positives, nämlich als ein wachsendes Raumangebot sieht. Um ganz kurz die Hörerinnen und Hörer ins Bild zu setzen. Diese IBA-Stadtumbau ist ja, die braucht ja Geld. Und die hat ungefähr, Steffen, korrigier mich, 1 Milliarde Euro. Nee, die selbst 220 Millionen. Nur, also wirklich im Verhältnis zu den anderen Mitteln, die geflossen sind, das nur 220 Millionen Euro. Aber sie setzt sich in ihrer Logik sozusagen der Standortstärkung auf diese Form von Standortwettkampf. Und jetzt kann man ja sagen, das widerspricht ja eigentlich so einem europäischen Förderungstopf, der jetzt so verteilt wird, um die strukturschwachen Regionen sozusagen wieder aufzupuffern. Dann schafft man sich ja die Konkurrenz quasi im Hinterhof, ja? Also warum sollte denn jetzt Sachsen-Anhalt wieder gegen Süddeutschland konkurrieren müssen, wo doch die jungen und gut ausgebildeten Frauen aus Sachsen-Anhalt hinwandern? Ist doch mal erstmal ein ganz merkwürdiger Widerspruch, kann man sagen. Ja. Was passiert da, ne? Oh, Stefan rennt für die Hostess. Das Ticket. Kurz im Alltag unterbrochen, nee, doch nicht. Ja, also erstmal kann man ja, genau. Also da ist ja... Das verweist ja auf einen ganz entsprechenden Kern, der Stachel ist für den IBA, ja? Genau, das Wachstum im Prinzip simulieren. Fördergelder abpumpen, Geld reinstecken, ne? Statt zu sagen, wir haben kein Geld und wir überlegen uns jetzt, was dem diametral entgegengeht, indem wir zum Beispiel den Leerraum wirklich den Leuten zur Verfügung stellen, sie nicht vom Ordnungsamt gängeln lassen, die ganzen Restriktionen nicht zu haben, wird jetzt plötzlich gesagt, nein, wir lassen alles so, wie es ist. Und stopfen einfach nur mehr Geld sozusagen von anderen Steuergeldern. Ich würde ja wirklich von der anderen Seite anfangen. Okay. Ich würde fragen, was hat denn überhaupt was ist denn das für ein Problem, dass Leute wegziehen? Die sind ja weg. Das geht den Leuten ja ganz gut. Also sie ziehen ja nicht ohne Grund weg. Ja, ist ja nicht so, dass sie ins Exil gehen, in dem Sinne, dass sie eigentlich hierbleiben würden, sind getrieben um ihres Lebens willen. Sondern es ist eine Wahl, weil vielleicht die Liebschaften wegziehen, weil der Lebensmittelpunkt sich geändert hat im Sinne von woanders ist halt der attraktivere Job und so weiter. Das dürfte der Stadt auch egal sein eigentlich. Es sind halt ein Bewohner mehr oder weniger. Also muss es ja eine Übersetzung geben. Und anscheinend ist es ein Wirtschaftsvorteil, also es ist ein Überlebensvorteil. Und zwar nur deswegen kann es funktionieren, weil sich mittlerweile die Kommunen als große Unternehmen verstehen müssen. Anders kann es kein Druck sein. Anders kann es nicht zum Überleben einer Stadt gezielt werden, dass Leute wegziehen. Ja. Und auch nicht zum Risiko einer Stadt zählen. Und anders kann es auch nicht gedeutet werden, dass man eben nicht sagt, naja, ihr zieht eurer Liebschaft hinterher, sondern es ist ja auf dem Schirm, dass es eigentlich ein ökonomisches Problem ist. Nur in der IBA, so haben wir das Gefühl, fand ich jetzt sehr stark in der Vorbereitung dieses Radio Korax-Tages, werden diese ökonomischen Probleme gar nicht angesprochen. Sie werden hier am Anfang mit Wachstum ganz knallhart angesprochen, da wird dann aber wieder sozusagen alles wieder zurückgezogen. Und den Rest, den man liest, das ist eigentlich im Prinzip Mut machen, die Leute hier halten wollen über zum Beispiel sowas wie Identität, über Angebotsschaffen von Freizeit, wie wir es jetzt in Neustadt gesehen haben, also Skaterpark, Tulpenbrunnen. Ne? Ja. Also da wird ja gar nicht gesagt, so wie können wir diese Geldlogik brechen. Ja, ja, also ich würde eins berichtigen, man leugnet nicht die ökonomischen Probleme. Die thematisiert man ja gerade, aber der Witz, also den ich wirklich als Witz empfinde, auch im Terminus des Wachstums kommt das ökonomische Problem vor, die Ökonomie wächst nicht mehr. Das Spannende ist, dass das jetzt dass das gedeutet wird als, okay, das ist ernsthaft, aber den kann man umgehen, das ist kein Grund wegzuziehen. Dass das gewendet wird, als ob im Geld nichts hängt mehr, ja. Dass ein soziales Umfeld, Identität, ein schöner Brunnen dich dafür befriedigen kann, dass du nichts zu fressen kaufen kannst oder von der Arg abhängig bist. Also erzeugt werden, und zwar aus einer ganz wirtschaftlichen Logik, weil es sowas wie einen Wirtschaftszusammenschluss oder einen Wirtschaftsbund Mitteldeutschland gab. Ja. Wahrscheinlich, um irgendwelche Synergieeffekte zu erzielen. Und einerseits, es hat sich ja in dem Interview auch sehr gut gezeigt, auch richtig expresses Verbes, dass einerseits man die Identität so hinfriemelt und werkelt, wie es eine ökonomische Infrastruktur braucht und benötigt. Ne? Da wird halt eine Bildung mal hochgehalten, da wird das mal hochgehalten und so weiter. Die Leute werden dafür aber überredet, dass das irgendwas mit ihren selbst zu tun hat. Also das wird, ja, also diese Identitätshebel, der dann kommt, oder dass die Wurzeln sind und so weiter. Aber ich finde, es geht ja, wenn man das im Hinterkopf hat, ich habe noch ganz kurz einen Einwurf, und zwar, weil du gesagt hast, die Stadt als Firma, ja? Ja. Das ist ja auch was einem als Stadt, als Marke zum Beispiel in Halle auch sehr stark begegnet, schon seit mehreren Jahren. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ein großes Thema bei Halle Theater der Welt auch sozusagen dieses Festival reinzuholen als sozusagen als Kulturmarke. Die Stadt hat sich damals noch ein bisschen anders verstanden. Mittlerweile heißt sie ja Halle einfach verändert als Marketing-Gag. Was ist denn jetzt der Witz einer Stadt, die sich als Firma begreift? Ich weiß nicht, ob es da einen Witz gibt. Also du sagst ja immer der Witz. Ja, also was ist das Novum oder was verändert sich damit? Ich bin jetzt kein Historiker. Ich habe auch keine Ahnung, ob es irgendwie mal, also wie die historischen Unterschiede sind. Aber was man jetzt festhalten kann, dass eine Stadt sich wirtschaftlich versteht, Punkt. Das ist ein Sachzwang, der da ist. Und zwar vor allem anderen. Vor allem anderen, ja. Und anders kann man auch nicht verstehen, dass im Rahmen dieser IBA ja auch permanent vorkommt, dass die Städte sich profilieren müssen, die Stadtmarken müssen sich profilieren. Das kann man nur verstehen in Bezug zu einer Konkurrenz, sonst bräuchtest du kein Profil, das soll dich abgrenzen, sondern Eigenart vormachen. Das ist ja kein Selbstzweck, irgendwie schmink dich mal oder so, sondern immer als Moment einen Konkurrenten auszustechen. Ja. Wir sind ja so ein bisschen auch auf Tour gegangen in Vorbereitung auf diesen Event, und dort waren wir in Magdeburg, als die IBA eröffnet wurde, mit also wirklich dem sozusagen Ministerial Deluxe-Angebot, also alles an Politik und Politikern und Politikerinnen, was man aufbringen konnte. Und da gab es einen Referenten aus den Niederlanden, einen Spezialisten für Stadtmarketing. Ja. Und der hat dazu referiert, und da ging uns auch, glaube ich, die eine oder andere Frage auf. Und das Spannende ist, dass der so ein kleines Diagramm gezeigt hat, und dort wurde von Bürgern als Stakeholder gesprochen. Und dann, aha, Stakeholder, was ist das? Das ist ein Begriff aus dem US-Amerikanischen. aus Aktien, aus dem aus der Aktienlogik. Der Witz bei dem, finde ich, bei Stadt als Marke ist im Prinzip, dass ganz viele unterschiedliche Spieler in dem, das, was die Politik ja eh schon vermitteln, dass sozusagen, dass eine Stadt dem Menschen entspricht, gar nicht mehr bewertet und besprochen, sondern da geht's nur darum, na, wie stehen denn sozusagen deine Interessen gegen die der Wirtschaft? Na, die sehen natürlich scheiße aus, ne? Weil du sozusagen, wenn du hier Hartz IV empfängst, eigentlich kein Geld in die Stadt bringst und als Stakeholder nur einer von vielen bist und eigentlich das, was wir ja diskutieren wollen, ob der Stadtumbau, und das ist ja das auch das Versprechen der IBA, dass der Stadtumbau den Menschen gerecht ist, ja, und dass der Umbau der Stadt auch dem Menschen sagen was Gutes bringt, dass das eigentlich in so einer Logik der Marke, der Stadt als Firma, der Stadt als Marke nur ganz gering und in einer geringen Dosis eigentlich im Prinzip auftritt. Und das kann man sehr gut sehen, wenn man sich die Neustadt-Sachen jetzt zum Beispiel anschaut. Weil man weiß, irgendwie die Leute haben eben auch sozusagen nicht so ein Kapital und nicht so ein Mitspracherecht, wird ihnen sowas wie ein kleiner Strohhalm, kann man fast so böse sagen, hingebaut. So. Ja, das ist nur eine These, was sich gerade so in meinem Kopf bietet, dieser Stakeholder Begriff, ja, er kommt ja aus dem Aktien, da heißt eigentlich ein ganz faktischer Anteil an dem. Aber wenn man hier ja gerade erläutert. Nee, ich meine, jetzt, es gibt noch eine zusätzliche Ebene in der Diskussion darüber, dass es als moralisches Stakeholder-Tum verstanden werden soll. Ich glaube, dieser Anfang des Artikels oder dieses Abschnitts, den wir gerade vorgelesen haben, wo es um Mutbeweisen geht und um Tabubrechen, dass ein Sorgeverhältnis aufgemacht wird, dass du, also ein moralisches Sorgeverhältnis, gar kein sachliches, sondern du bist es mir wert als Mensch, hier ganz oben, dass ich dir jetzt die Wahrheit sage, lieber Bürger, ich als Landesregierung, und umgedreht impliziert das immer, dass du auch in einem Verantwortungsverhältnis gegenüber dieser Mehrheit bist, und zwar im moralischen. Und dadurch bist du Anteilseigner dieser. Ja. Das taucht im Übrigen auch in Glaucher auf, muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen, wo Dr. Steffen Fliegner und Herr Lindemann, Gernot Lindemann, erklären, ich weiß nicht, einer von beiden hier auch in der IBA-Broschüre, dass der Sinn eigentlich dahinter, dass man in Glaucher jetzt so viel Kultur reinpumpt und so viel, also sozusagen so viel macht, einfach, dass man Aufmerksamkeit generiert für die Eigentümer der Immobilien und ihnen erzählt oder ihnen vermittelt, dass sie über ihr Eigentum hinaus eine Verantwortung haben an diesem wie auch immer gearteten Stadtteil. Ja. Ja, das ist doch schon mal spannend. Also Geld sparen auch dadurch, ja? Ja, ich finde jetzt für mich spannend, wie die bewegt werden, sich dafür verantwortlich zu fühlen. Indem gesagt wird, ihr seid ein soziales Ensemble, ihr müsst eine Kultur haben des Zusammenlebens, ihr müsst auf euch gegenseitig achten, und das macht am besten ein Kulturprojekt. Um sozusagen erst ein Problem ein Problemgelage zu kreieren über so ein Kulturprojekt, wo vorher gar keins da war. Also soziale Reibereien, also ich sehe da keine. Also klar, es gibt Problemfälle, aber soziale Reibereien, dass es sozial ist, dass da eine Gemeinschaft durcheinander kommt, sehe ich nicht. Das ist aber der Hebel, wie große Projekte da einfach reinkommen und denen vorschreiben, wie sie ihr Leben gestalten sollen, kulturvoll miteinander umgehen und so weiter. Ich reformuliere nochmal, also soziale Bitte. Probleme. Der Ausgangspunkt der Glaucher-Diskussion wäre auch, wenn wir da jetzt schon ein bisschen vorgreifen, ist ja, dass man sagt, dieses Viertel hat soziale Probleme. Also worin unterscheiden sich diese sozialen Probleme von denen im Paulusviertel? Dadurch, dass dort niemand miteinander spricht? Also ich rede auch nicht viel mit den Leuten im Paulusviertel. Also ich lege meine Hand dafür uns vor, dass das dieselben soziale Probleme sind. Mit dem Nachbarn nicht können, klar, so eine Mietgemeinschaft ist eine Zwangsgemeinschaft, dass der Nachbar zu laut Musik macht, dass er sein Müll nicht runterbringt, deswegen stinkt es, dass man die Frau von gegenüber nicht mag, weil sie einem immer angeifert und so weiter. Also das hat man ja, ist ja keine Eigenart von Glaucher, ja, das ist ja keine Ortseigenschaft, sondern es passiert überall. Es ist halt das Maß, was ein anderes womöglich ist, ja. Und ich glaube, dass man es nicht mehr als soziales Problem verstanden, also interpretiert wird, ist einfach, wenn das sich sozusagen kompensiert, dass es als was anderes interpretiert wird. Also wirklich Protokollcharakter kriegt, ja. Und die spannende Frage ist ja eigentlich, was wollen die denn über diese Behauptung von sozialen Problemen dort eigentlich erwirken, ja? Eine Aufwertung des Stadtviertels. Ja, na hier, dass der Einzelne, dem eigentlich die Gemeinschaft Arsch vorbeigehen kann, Die abstrakte zu Recht, Gemeinschaft, zu die Recht. Abstrakte Gemeinschaft, ja. Das ist sie verantwortlich für, trotz allem dafür, obwohl sie permanent gegen ihn arbeitet, ja, und über die Beweise sind, dass die Gemeinschaft an ihn eigentlich gar nicht interessiert ist. Genau. Zum Beispiel, er muss für sie arbeiten, er ist Berufungsinstanz für eine Politik, die Tote fordert in Afghanistan, sie ist eine Berufungsinstanz für dies und jenes. Und er hat ja faktisch nichts davon, soll es aber jetzt nun als kulturellen, moralischen Gewinn verstehen. Und das auf beiden Seiten, sowohl die Eigentümer der Immobilien. Ja, das macht vor denen nicht halt. Ja, obwohl die haben natürlich einen größeren Hebel, weil sie haben einfach den Besitz. Als auch die Kulturproduzentinnen dort vor Ort. Wollen wir mal ein Lied machen zwischendurch? Wir machen mal ein Lied. Damit die Hörer ihre Ohren entspannen können. Genau. Und zwar, was haben wir denn da Schönes im Angebot? Wir spielen von Peter Fox. Oh. Spielen wir das? In einer Stadt voller Affen bin ich der King, weil ich mit schiefer Grimasse für die Massen sing. Die Weibchen kreischen, alle Affen springen. Schönes Ding, dass ich der angesagte Affe bin. Ich häng ab, hab'n Hammertag, ein paar Primaten und ein Fass Havanna klar. Ich pose, hab Stil vor der Kamera und verdient viel Banana, na na na. Zelebrier ich Kassenhauer, Bräute kriegen Nackenschauer, ihre Macker macht es sauer. Sie machen Kussmund, ich schmeiß für sie einen Bus um. Steh in der Sonne und Trommel auf der Brust rum. Rotes Fell, dicker Kopf, seh aus wie ein junger Gott. Mutter schießen ab, Stuten fliehen im Galopp. Ich seh ne blonde Frau, klau sie vom Balkon und sie krault mich all night long. Alles ist bunt, laut und blind. Stadt voller Affen ist voll und stinkt. Smog in den Lungen, bin drauf und grinst. Steige auf ein Haus und hör mich singen. Alles ist bunt, laut und blinkt. Stadt voller Affen ist voll und stinkt. Wir feiern ohne Grund, kommen auf und trinken. Die Party ist gelungen, wir sind taub und blind. In einer Stadt voller Affen ist es laut und stinkt. Alles blinkt, man wird taub und blind. Wir feiern ausgelassen, ich rauch und trink. Yeah. Affen feiern auch, wenn sie traurig sind. Durch die Stadt weht ein rauer Wind. Man trifft Rudel junger Hunde, die sauer sind. Sie haben zu viel Zeit, die Kläffer suchen Streit. Ich seh zu, dass ich bei drei auf der Mauer bin. Tausend Tonnen Taubenschiff, alles grau und versifft. Jeden Müll ins Maul gekippt, die Affen werden faul und dick. Du bist nicht fit, dann wirst du fressen. Umgekaut, kurz verdaut und für immer vergessen. Ist mir egal, ich kann nicht mit dem Dreck und ohne kann ich auch nicht. Ich bin gut drauf wie eine Horde Kinder ohne Aufsicht. Nervt mich der Lärmton, ich auf dem Fernsehturm und genieß die Aussicht. Alles ist bunt, laut und blinkt. Stadt voller Affen ist voll und stinkt. Smog in den Lungen, bin drauf und grinst. Ich steige auf ein Haus und ihr hört mich singen. Laut und blinkt, Stadt voller Affen ist voll und stinkt. Wir feiern ohne Grund, komm rauf und trink. Die Party ist gelungen, wir sind taub und blind. Geht die Nuss der Flugbahn, der Schluck im Block muss Platz genug haben. Klaut den Schuss, die Neon Buchstaben. Schreibt in die Nachtzeit vor und zu Namen. Von Neukölln bis Hof zum Kuhdamm. Macht er den Kopf so. Peter Zorn, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Peter Fuchs ist raus. Mal zurück zu unserem Theorietext, also zu dem Ausgangstext, den wir hier haben, von der IBA-Internetseite und der öffentlichen Darstellung von dem, was eigentlich passiert. Also wir halten fest, oder ich sag nochmal, wir haben also sozusagen rausgefunden, dass das, was die IBA eigentlich will, sie die großen Fragen stellen und die großen Themen anreißen und auch einreißen, ganz komisch abschwächelt. Und da haben wir jetzt im dritten Absatz, ich lese es vor, eine ganz interessante Wende. Die Gestaltung der Schrumpfung hat die Vorstellung von städtischer Entwicklung grundlegend verändert. Als Zukunftsmodell thematisieren die Themen und Projekte der IBA die Idee einer Stadt mit geringer baulicher Dichte, kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Stärken, der überwiegend Klein- und Mittelstädte der IBA Stadtumbau 2010. Mhm. Ja, und was jetzt hier rauskommt, ist ja im Prinzip, so wie wir gerade schon so ein bisschen neben der Musik besprochen haben, die geringe bauliche Dichte, die ist natürlich dadurch erzwungen, dass die Leute abwandern. Und was ist jetzt sozusagen die positive Wendung für die IBA? Was bietet sie hier? Ich würde nochmal Das ist total banal, darauf verweisen, dass die bauliche Dichte erstmal für nichts anderes steht, als dass es weniger dicht ist, ne, dass die Leute fehlen. Mhm. Das verweist auf nichts. Mhm. Es hat eine Wohnung leer. Man muss jetzt gucken, was daran hängt. Und da ist dieses Aber dann ganz spannend. Okay. Ne? Also, wenn das für nichts steht, warum ist es dann ein Problem? Mhm. Ne? Oder wie wird es zum Problem? Ja. Und da steht nach diesem Aber mit neuen Qualitäten im Hinblick auf Freiräume, Baukultur, Engagement ihrer Bürger. Diese Dichte steht anscheinend für etwas, was den Freiräumen einer Baukultur und Engagement der Bürger entgegensteht, beziehungsweise etwas anderes ist. Ja. Merkwürdig. Ich finde das eine sehr merkwürdige Abfolge. Wie sagt man, Begründung? Ja. Da knallt es quasi. Und das, was dann dahinter kommt, was dann zu bieten sei durch die IBA, ne? Also ich wiederhole nochmal, Freiräume, Baukultur und das Engagement der Stadtbürgerschaft, der Bürgergesellschaft. Also was sind denn das für drei Punkte, die eigentlich Wachstum in Frage stellen sollen, die den kapitalistischen, also die ganze Logik, die dann am Anfang so schwer dahergetragen wurde und wo man gesagt hat, nein, das führt doch zu nichts und wir müssen die großen Fragen stellen. Ja. Jetzt auf einmal ist das, was man anbieten kann, der Freiraum, die Baukultur und das Engagement ihrer Bürger. Ja. Also Freiräume, darüber werden wir nachher noch in Glaucha reden und wir haben auch ein interessantes Interview von Leuten, die das Labim im Moment machen. Freiräume sind ja nicht nur Freiräume, die passieren ja nicht einfach, die fallen ja nicht vom Himmel und die kannst du dir nehmen, sondern da hängen ja immer noch ganz besondere Zwänge und Restriktionen dran. Baukultur, naja, okay, also Fassaden mit Stuck, so. Ja, daran hängt auch nichts, ne? Ja, und das Engagement der Bürger ist ja nichts, was sozusagen nicht schon vorher auch da war und jetzt nur noch in einer besonderen Härte gefordert wird, wie das zum geht Beispiel ja, wie der Satz dann weitergeht, in der Schärfung, ne? Jetzt haben wir diese Profilierung genau. Wieder, Schärfung kultureller, sozialer, wirtschaftlicher Stärke. Also die Bürger sollen sozusagen dafür einspringen, dass die Stadt im Prinzip aus der Misere rauskommt, also die Leute hier bleiben. Ja, natürlich. Shareholdership. Nee, Stakeholder hast du gesagt. Stakeholder. Ich holte das Steak. Nee, das ist ein Voraus, also in der Hoffnung, dass sie wirtschaftlich verwertet werden, sollen sie hier am Ort bleiben und erstmal warten, abwarten. Ne? Und darüber entschädigt werden, dass sie halt enger zusammenrücken, dass sie sich darüber finden, eine Identität, ja, sozusagen des Abwartens, ja, zu, weniger als Zukunft, ne? und das mit Kulturkitten, ja? Ja. Also das eigentliche Problem einer monetären Misere wenden hin zu einer kulturellen Bereicherung. Und das also folgt ja... Wie, ne, das ist alte Topos, dass nur der hungernde Dichter ein guter Dichter ist. Ah, ungefähr, ja. Dieses alte Bild von, wie heißt der, Spitzweg. Und das folgt ja, das ist, genau, das ist ein Bild, was schon viel älter ist, das folgt ja auch einer Logik des Künstlers als Raumpionier. Ja. Das haben wir in einer anderen Publikation gefunden. Steffen, du hast es irgendwo dort in dem großen und gut sortierten Haufen... Ja, zu dem man aber keinen Zugriff hat. Und zwar ist das Wolfgang ein Artikel, der von der Kulturstiftung des Bundes herausgegeben wurde dieses Jahr, im wunderbaren mitteldeutschen Verlag, die uns auch die UFO-Universität freudigerweise unterstützen. Zeitspenden, kulturelles Engagement in den neuen Bundesländern heißt die Schrift. Und neben ganz vielen ehrenamtlichen Projekten, die in Ostdeutschland stattfinden, die vorgestellt werden, gibt es auch im Endteil eine theoretische Reflexion dessen, ein Sammelsurium. Kurzer Artikel, ja, genau. Kurzer Artikel, genau. Und eins heißt dann, ich glaube, mal ganz kurz. Eins heißt? Wolfgang Kiel, Zukunft suchen in leeren Räumen, Kulturarbeiter als, jetzt kommt's, Raumpioniere. Toll. So. Da wird also ganz grob neue Länder als, nach der Wende wohlgemerkt, als Neuland bezeichnet. Also unbeschrieben, ist ja nichts mehr, ist alles weggebrochen. Ja. Und schon weg. Und jetzt seien es die, also man merkt schon die Überhöhung, ne? Der Mangel ist dann gleich die Zone eines utopischen Potenzials, direkt Zitat, ja. Und wie weit das geht, werden wir dann übrigens später noch sehen. Ja. Und da ist passiert genau das Gleiche, ne? Es ist eine Infrastruktur, die einen permanent gängelt, die aber nichts bietet. Mhm. Ja, bietet halt kein ökonomisches Auskommen. Und das soll jetzt als Herausforderung schlechthin des künstlerischen Geistes gelten, der, wie er sagt, der neuen Kreativen. Ne? Nachtigall, ich höre dir Traps, man hört das Sascha Lomo, ein Hochlied auf die prekären Arbeitsverhältnisse des Designers. Lobo singt. Heißt er. Lobo. Lobo? Lobo. Nicht Lobo. Lomo. Nee, Lobo habe ich gesagt. Aber nee, okay. Lomo. Entschuldigung. Oder eine Schrift von Joachim Penzel zur Geometrie der Arbeit, zur Dialektik von Funktion und Autonomie. Wo es halt darum ging, dass man eine alte Abhängigkeit gar nicht negiert, sondern sie überhöht, künstlerisch. Mhm. Also er würde drüberstehen und könnte damit selber umgehen und man würde ihm sozusagen Gefallen tun, dass jetzt hier die Stadt schrumpft, weil man würde ihm Raum bieten. Ah ja. Ja. Toll. Und das wird halt historisch überhöht, anthropologisch und so weiter, also sehr merkwürdiges Ding. Mhm. Und darin suchen sich, also wird man auch merken, die Künstler tatsächlich, ja, die begreifen sich ja wirklich als Raumpioniere und als Leute, die neue Claims stecken, als ob es hier tatsächlich Räume gibt, wo keiner Besitz drauf erhebt, mhm. so wie im Wilden, Wilden Westen, wollte schon sagen, Wilden Osten, ha, wie im Wilden Westen, ja. Ja, das ist eine ganz merkwürdige Logik, eine, die sozusagen Räume dann bietet, wenn es gewünscht wird und sofort mit einem Hammer draufhaut, sobald es sozusagen irgendwie eine Form von Verwertbarkeit gibt. Ja. So wie zum Beispiel unsere Freunde von der Galerie Arche Couture, Herr Hase sei gegrüßt, wenn er jetzt hört, die raus mussten aus ihrem große Ulrichstraße Domizil, weil da irgendeine Bistrobude reinkam, die mehr Geld irgendwie Miete bezahlte, mehr Miete. Hm. Und die dann aber auch merkwürdigerweise ihren Mangel, ihre sozusagen ihr rausgehen müssen, gewendet haben als was Positives, ja. als Nomadentum. Ja. Wo noch gar nicht gesagt ist, ob das jetzt wirklich was Positives ist, weil Geld fehlt sowieso. Ja. Und auch die Räume sind nicht da und können ja, nicht bespielt werden. Da gehört schon eine solide Brille dazu, die dann in dem negativen Raum zu verlieren, genötigt zu werden, mehr Arbeitsstunden zu investieren, eine Alternative zu finden, darin was Positives sieht. Mhm. Und der Artikel endet dann auch so, ne? Also man merkt dann gleich wieder, wie das zusammenkommt, Ökonomie mit einer Kultur, wenn dann gesagt wird, dass die Künstler, diese Raumpioniere etwas gestalten sollen, nämlich die Sozialverträglichkeit des Abrisses. Man merkt sofort, was da ja. gekittet werden soll. Toll. Ne? Ein ökonomisches Ding, das soll sozialverträglich sein. Das heißt, als etwas anderes interpretiert werden. Und nochmal Zitat, das seien halt die Testfilter für die Welt von morgen. Das ist der pure Hohn. Ja. Der pure Hohn. Und wenn man erlebt, dass die Leute vom Labim, ja, wie später in dem Interview klar wird, ja, auch im Prinzip genau denselben Laden machen, nur halt schon ein bisschen früher, als die Schrumpfungen kamen, so richtig hart und im Prinzip gegängelt werden und also so. Da wird zwar Rücksicht genommen auf das, was die schon gemacht haben, aber sobald da irgendwie zu viel des Guten raus. Ja. Und dann sind die Freiräume eben keine mehr. Okay, gut. Wir ziehen los. Ja, wir satteln auf, ich bezahle die Rechnung und wir machen uns auf den Weg nach Glaucha. Du machst ein langes Lied? Ich spiele ein langes Lied. Was wird denn gewünscht? Ach, was Schönes The vielleicht. Power of Love, Iggy Sump. Also an die Hörer, wir haben ja Lieder gewählt, die irgendwie immer mit dem Irrsinn zu tun haben, dass man Stadt gibt es nicht. Dass an Orten irgendein Glücksversprechen klebt und dass nur wenn man das Land wechselt, auch sein Leben findet, beziehungsweise ja, ich spiele einfach mal Let's Go. Etc. Die Lieder erklären sich ja von alleine. Bis gleich. Let's see if you can step and rep to this production. I never left, plus I kept me some that I could use on these MCs. They kept fronting, they watched me unload and explode and said nothing. The black Frankie, black leather with the black Yankee, putting in work all day, so cats thank me. The man of the hour, I'm the man of the year. Make room, understand, I'm here. And yo, my clientele is the most regal. Crushed brain cells, my name rings bells to most people. It's critical, so I'ma have to spit at you, you're pitiful. So I'ma make it difficult. I'm the swiftest dude. Watch me lift his jewels. He's Uzi. I'm about to rip this dude. I puff a Dutch and you get touched with ease. While your girl steady falling in love with me. Yeah, your mind up, block me. Still look at me, now stop me. Some things will never change. Man, a lyrical vanguard. Well, are we set the standard? Some things will never change. Some are lead, some are follow. Some here today, got tomorrow. Now I'm the straight and narrow. Them rhyme too shallow. Them live life borrow. Them sell them soul. Everything them swallow. All that them a practice. Gun actors and actress. And I teach a youth. Them a poetry stockness. And I use my practice. When them say youth arise, but them coulda never stop this. I'm a Guinean Baptist. Rastafari give me the strength within. Bringing the Benjamins. Keep everything popping. Making the best up in. Moving mysterious like Lachlis. To the depths and the darkness. With the best and the smartest. Set up the heart. On the market, man. Read your mind up, block me. Still you criminals, stop me. Some things will never change. Man a lyrical vanguard. Well, are we set the standard? Some things will never change. Let's see if you can flow and grow with this narration. Heads know it's my procreation. Some cats didn't want me to blow and they was waiting for me to run and hide and take low and start breaking the black lucky. Luciano making cash lovely with a dime piece and each arm is getting that ugly cool. I ain't about the yapping or crying, blaspheme, see how fast you're frying.

Radio Korax. Das komplette Teil trägt der Sebastian, mein Kollege, auf dem Rücken. Hallo Leute. Wir haben gerade Halbzeit. Deswegen jetzt gerade ein Sekt gekippt. Ah, das ist gut. Gute Flaschengärung. Nach so viel theoretischem Gedöns, wie Steffen immer sagt, gibt es jetzt mal auch was zum Unterhalten. Also, wir halten kurz fest, die IBA, die internationale Bauausstellung, ist heute der Anlass. Und auch der Ort hier in Sachsen-Anhalt in Halle, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wo wir uns versammelt haben. Aber der Stadtumbau hier ist gerade in Feierabend gegangen, ne? Der Lärm ist weg. Ah, endlich. Oh, herrlich. Der Sekt schmeckt auch warm noch gut. Sind ja bloß 10 Grad draußen. Und was wollte ich sagen? Genau, Anlass und Ort ist Halle und die internationale Stadtumbauausstellung, wie sie sich hier als achtjähriges Projekt geriert. Das muss man sich mal vorstellen. 8 Jahre hatten die Zeit, um das hier zu tun. Wir waren ja, ich muss ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, vom ZFZK, ne, das Zentrum für zeitgenössische Kultur. Da waren wir beiden Hemden mit dabei für damals noch waren. 2 Jahre und haben quasi mit ansehen müssen, wie der Bahnhof unter den Füßen quasi weggezogen wurde, das Domizil des ZFZK. Den Neustädter Bahnhof. Den Neustädter Bahnhof natürlich, S-Bahnhof Neustadt. Und wo es auch immer um Diskussionen ging, dass das ZFZK mit besonders unkonventionellen Lösungen, die auch das ein oder andere wirklich mal in Frage stellen oder mal den Finger in die Wunde legen, wurde aber leider, ja, wie kann man das sagen, wurde ein bisschen, so kann man das aus Perspektive der Macherinnen jetzt, wie wir sehen, auch ein bisschen abgeschoben. Also es ging um die Frage, ist das ZFZK sozusagen ein Projekt der IBA Stadtumbau, was können wir leisten? Wir hatten so eine Containerlösung, wo wir gesagt haben, okay, wir lassen uns nicht unterkriegen, auch wenn der Bahnhof nicht mehr da ist, dann finden wir andere Lösungen, wir ein bisschen stänkern, ein bisschen wirklich Fragen stellen, aber das da waren wir auch im Verein jetzt nicht sozusagen immer einer Meinung, aber es ist leider nichts geworden. Und ja, um das jetzt nicht in den falschen Hals zu kriegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind natürlich jetzt nicht enttäuscht. Das wäre ein Haufen Arbeit gewesen. lieber ist uns natürlich die Perspektive, hier bequem durchgehen zu können. Jetzt übrigens am Hallmarkt vorbei. Jetzt wissen wir auch, warum der Stadtumbau gerade gestoppt hat, weil hier PS Union stärkt die Region oder so, Musik auflegt. Ah. Das war anscheinend dann Grund genug. Wie meinst du das? Die Bauarbeiten zu stoppen. Mm. Das war der größere Hebel. Ah. Kultur, weißt du? Toll. Gut. Apropos toll. Kultur, Hochkultur. Thomas, wir haben ja noch 2 Begleiter. Und André mit dem Rechner vorm Bauch, sein Krebsbonbon vorm Nabel und der Thomas, der irgendwie von uns nicht lassen kann. Ihr seid jetzt die Adressaten für ein Quiz, dass wir eigentlich mit Katrin Greiner, hallo Katrin Greiner, über Autoradio machen wollten. Sie steckt im Stau, leider, leider. Es war, sie war eingeladen, weil sie die Lektorin war des, wie Jens Bies gesagt, Ziegelstein, schweren und großen IBA-Kataloges. Wer ist Jens Bieske eigentlich? Jens Bieske ist ein Feuilletonist der Süddeutschen Zeitung und Sohn des großen Bieske und Bruder des Malers Bieske. Ja, okay, aber genug geklüngelt. Was der sagt, natürlich Gewicht, so wie das der war Katalog. Der Einzige, der über den IBA-Stadtumbau berichtet hat in überregionalen Zeitungen. Gut, also in dieser überregionalen Zeitung. So, jedenfalls, Thomas und André sind unsere Platzhalter. Aber auch sehr gerne gesehen im Übrigen, weil sie mit uns tapfer hier durch den nieseligen Nachmittag in Halle schreiten. André hat diesen tollen orangenen Schirm, den er über sein Technikerhaupt hält und der uns hier mit Stimmung versorgt. Gut, er schweigt. Auch nicht nur, weil das Mikro nicht da ist, sondern er schweigt wirklich. So. Freikarten gibt's. Wofür Freikarten? Na, es muss doch was zu gewinnen geben. Für Radio PSR und hier mal. Du kriegst doch schon Sekt vorgeschossen und du hast die Identität. Gut, er lacht. Als Schlüssellösung. Als Schlüssellösung. So, gut. IBA ist ja nicht nur Halle, ich muss nochmal Werbung machen, Steffen. Wir sind ja live, ne? Ah ja. Also pass auf, ich halte nachher noch eine Predigt. Ah ja. Jetzt bin ich so gut drauf, weil ich gerade Identität als Schlüssellösung, ne? Das fällt mir ein. um 18.45 Uhr für die Leute, die jetzt am Apparat sitzen und denken, einmal nochmal heute raus vor die Tür, auch wenn das Wetter scheiße ist, jetzt habt ihr einen Anlass. Und zwar mache ich diese Predigt zur Eröffnung von Kunst in Betrieb 3. Das kann man sich dann gleich im Anschluss anschauen. Die wird nämlich eröffnet eine Kunstausstellung von jungen Künstlerinnen aus der Region. Und in Glaucha. In Glaucha. Problemviertel. Und wer Lust hat, kommt dahin. Und zwar in die Albert-Schmidt-Straße 5 ist das, glaube ich, ne? Ja, man wird es finden. Dieses ja, Kunst infiziert die ganze Straße. Und es gibt da, glaube ich, ein gutes Leitsystem, dass man dann sieht, wo was gerade ist. Genau. Ja. Da nochmal ein kleiner Hinweis für Leute, die wirklich noch vor die Tür wollen. Gut. Ja, jetzt. Wo waren wir? Wir waren beim Hochwissen und bei der IBA und das Halle ja nicht. Zwar die inoffizielle Kulturhauptstadt und das in doppelten Anführungszeichen im IBA-Katalog ist, sondern jetzt es auch noch 18 andere Städte gibt in Sachsen-Anhalt, die durch die IBA gepusht wurden. Und wir bewegen uns jetzt auf die Magistrale zu, der Geräuschpegel nimmt zu. Damit auch. Es ist Feierabendverkehr. Wir haben unseren Weg nach Glaucha angetreten für die Hörerinnen und Hörer. Und wir gucken jetzt auf nicht mehr die Steghochhäuser, sondern nur noch auf das eine. Und in der Perspektive dessen will ich jetzt endlich mal meinen Quiz anfangen. Dann doch. Ja. Also, ich erkläre kurz die Spielregeln. Du erklärst die Ich erkläre kurz die Spielregeln. Die Spielregeln sind wie folgt. Es gibt von jeder der 19 IBA-Städte eine süße kleine Broschüre mit einem wirklich netten Layout. Und Steffen hat sich die Mühe gemacht und mal reingeguckt, was die sagen. Jetzt muss ich kurz gucken, ob unser Technikus... Naja, wir machen den Quiz mit Thomas. Hat sich die Mühe gemacht, rauszufiltern, was sozusagen ein Hinweis wäre, welche Stadt es ist. Ihr müsst erraten, welche Stadt es ist. Aber ihr kriegt sozusagen nur die Hälfte der Information. Und das ist sozusagen schon ganz kurz gefasst der Witz des Spiels. Wir können loslegen. Wie im normalen Leben. Ich krieg die Hälfte und muss aber trotzdem alles. Genau. Kompensiere, Thomas. Let's go. Halle Calling. Ja. Jetzt bin ich gerade auf so einer matschigen... Ah. Na. Halle macht schön. So, also um welche der 19 steht, ihr wisst ungefähr, welche Städte im Spiel sind, ne? Ja. Sachsen-Anhaltinische. Andere meckert so komisch schon wieder mit dem Kopf. Sachsen-Anhaltinische, gut. Du als alter Mansfelder bist ja sehr firm. Also um welche Stadt könnte es sich da handeln? Die Stadt hütet zwei Schätze, ihr baukulturelles Erbe und eine starke Bürgerschaft. Vielfältiges bürgerschaftliches Engagement gestaltet die alte Stadt links und füllt sie mit neuem Leben. Prüft im Rahmen der IBA die Hypothese, dass breite baukulturelle Bildung eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, den Stadtumbauprozess bürgerschaftlich zu stärken. Dessau. Nein. Noch ein Versuch. Nein, der hat nur einen. Staßfurt auch falsch, es war Naumburg. Okay, Naumburg. Hätte ich sagen wollen. Ne, sollen, nicht wollen. Also... Nächste schön, Stadt, hier Baustelle dann rechts. Dann wähle ich mal ganz kurz unter diesen wunderbaren Wir gehen Flyer. Durch die Baustelleneinfahrt. Hier ist es ordentlich schlammig und rechts neben uns wird irgendwas gebaut. Thomas, weißt du, was das ist? Ja, ein Ärztehaus natürlich, klar. Nein, die Stadt baut. Die Stadt baut einfach. Na wunderbar. Baut um vor allem. Ja. So. Neues Zitat. Neues prägnantes Zitat für eine prägnante Stadt in dem wunderschönen Land Sachsen-Anhalt. Zitat. Gelegen zwischen zwei Chemiestandorten und dem Braunkohlerevier Geiseltal war sie in der DDR vor allem eine Arbeiterstadt. Bitterfeld, die Schande der Nation. Na, ich lese mal weiter, vielleicht sind die Marker dann präziser. Heute arbeitet sie, Thomas Stadt, nach tiefgreifender Strukturwandel in der Nachbarschaft von Leipzig und Halle an ihrem neuen Profil. André. Ich hatte dummerweise Leipzig und Halle durchgestrichen, jetzt habe ich es doch vorgelesen. Jetzt hast du die zwei, da bleibt nur noch Skopau oder Merseburg oder so. Merseburg, du riechst einen Punkt. Hey, André! So, dann gucke ich mal weiter. So, hier ist ein sehr schönes, bis jetzt haben alle, die diesen Test gemacht haben bei uns, ich habe es auch ordentlich verledert. So, oh, hier wird Sekt ausgeschenkt und ich habe beide Hände voll zu tun. Einer mit 19 schönen Broschüren und der andere mit dem Mikro. Erst ihr alle, lasst mir was in der Flasche. Gut, also das ist aber auch ein Schmankerl jetzt. Bei dem Namen der noch jungen Doppelstadt denkt man sogleich an das weltbekannte Das ist aber auch eine von industriellem Wachstum, massiven Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, sozialistischem Wiederaufbau, wirtschaftlichem Strukturwandel. Hoppla, das passiert viel, ne? Und den Schrumpfungsprozess nach der politischen Wende von 89 gezeichneten Stadt. In diesem Kontext erprobt sie im Rahmen der IBA Stadtumbau 2010 ein radikales Stadtentwicklungskonzept. Doppelpunkt, die Stadt wird komplett umgebaut. Leider hast du recht, Bitterfeld-Wolfen. Sag ich doch. Tja, Thomas, das ist hart. Dessau, Russland. Wir müssen weiter, die Herren. IBA sagt, die wird komplett umgebaut. Und wenn das da steht, mecker nicht. Die Meisterhäuser bleiben noch stehen. Naja, das ist ja auch historisches Erbe. Gut. Ich möchte euch nicht verschrecken, aber in 10 Minuten habe ich meine Predigt. Okay. Also, ich meine, den nächsten Event hier. Ich möchte Köthen noch erraten. Hast du im Übrigen meine Predigt mitgenommen? Ja, die habe ich mit eingepackt. So. Ja. Und, kleine und mittlere. Diese Frage musst du schon ins Mikro stellen. Also, wenn da 19 Städte mitmachen bei der IBA dieses Jahr, sind das, glaube ich, fast alle größeren Städte in Sachsen-Anhalt. Kleine und mittlere, André. Alle Weltstädte Sachsen-Anhalt sind damit dabei. Hettstedt nicht, Eisleben auch nicht. Hettstedt und Eisleben fehlen. Aber Eisleben macht doch mit, dachte ich, oder? Sangerhausen. Scheiße, da haben sie echt das Kopf-an-Kopf-Rennen. Da hatten sie anscheinend kein gutes Stadtprofil. Gut, neue Chance. Gelegen zwischen zwei Chemiestandorten. Ach, das hatten wir doch schon mal. So ein Mist. Es fällt mir sogar auf, dass wir das schon mal hatten. Nach der politischen Wende 89 und dem Niedergang der Industrien suchte nach einem neuen Selbstbild und Wirtschaftsmotor und besann sich auf seine reiche Geschichte. Schwierig. Das ist Wien, oder was? Magdeburg oder Stendal? Also... Jetzt nicht lachen. Sind nicht in Großdeutschland. Hallo, können wir weitergehen? Ja. Was war denn das für ein Satz? Den hast du der steht hier gedruckt. Nein. Köthen, das wunderschöne Köthen. Die Homöopathie-Stadt. Ja. Mit homöopathischen Dosen. Komm, eins haben wir noch. Nein, wir können noch zwei. Ach komm, wir haben hier so viele. Nee. Da bleiben die immer stehen zum Überlegen. Also, Leute. Hier, das ist doch auch nett. Die Altstadt spiegelt den frühen Reichtum der Stadt. Wieder verleugnet jedoch nicht die Folgen des wirtschaftlichen Wandels nach der politischen Wende 89. Es ist so ein Textprogramm, ne? Gut, weil immer diese Baustelle vollkommen gut. Engagiert praktizieren die Bürger der Stadt die schwierige Gratwanderung zwischen Erhalt und Abriss der historischen und baukulturell wertvollen Bausubstanz. Im IBA-Prozess entwickelten sie Methoden und Instrumente für einen behutsamen Stadtumbau. Sangerhausen. So, André, jetzt bist du auch noch dran. Wittenberg. Mann, ihr kommt von hier, ne? Merkt man sofort, Eisleben, ihr Luschen. Dafür gab es von 20.000 gefragten Fragen eine richtige Antwort und die hat André. Oh, der Gewinn war der Sekt, die da schon getrunken hat. Ich will noch eine. Du willst noch eine? Komm, Sebastian, du warst zugezogener. Jetzt will ich raten. Ja. Magdeburg. Magdestädt. Hier. Hettburg. Nicht nee, stehen das bleiben. Ist doof. Nee, ich kann nicht blättern und mir fällt immer der Schirm zwischen die Beine. Na gut. Ambivalent scheinen sich in zwei Pole, Tradition und Moderne, gegenüberzustehen. Konfrontiert mit den Folgen des demografischen Wandels unternimmt die Stadt im Rahmen der IBA Stadtumbau 2010 den Versuch, das Verhältnis dieser zwei Pole neu zu bestimmen. Sie erzählen von erfolgreichem Bemühen, aber auch von Schwierigkeiten, die Potenziale der stadtbaulichen Moderne für Zukünftiges zu erschließen. Potenzialopolis. Richtig. Ja. Wir küssen deinen Boden. Na. Potenzialopolis. Ja, wunderbar. War das nicht ein voller Erfolg? Du hast schon geschnallt, worum es ging, ne? Wien. Ja. Wien ist... Nicht mein Vokal richtig, scheiße. Wien, doch, mit langem Jisch. Wien ist ja sowieso die Stadt... Das war doch jetzt die Doppelstadt. Was war's? Die Doppelstadt war das. Nee, wir hatten ja schon Dessau-Russland, das war auch schon Doppelstadt. Ja, aber das sind ja nur zwei Namen, aber Halle ist ja nun wirklich eine Doppelstadt, also eine mit den zwei nur Herzen. Nur wirklich. Okay, danke. Bist du bezahlt, oder was? Zwei Herzen. Ja, Halle hat zwei Herzen, klar. Ja. Welches davon ist dir das, wie sagt man dazu? Womit darf man nicht ins Flugzeug? Nee, nicht durch den Sebastian, wie heißt das? Ein. Ich habe gerade geträumt. Das ist die Flaschengärung, sage ich. Das ist die Flaschengärung. Ich habe auch schon ganz warme Ohren. Ich bin auch eine Flaschengärung. Wollen wir mal zwischendurch Musik oder das Schunki-Interview oder sowas? Das Schunki-Interview habe ich uns aufgehoben für die Postkult-Leute danach. Ah, okay. Aber, oh, Vorsicht. Oh, Problemviertel Hundekacker auf der Erde. Ja, also hier sehen wir auf jeden Fall jede Menge Plakate von Stadtspielvision. Und daneben Let's Fight, Capitalism and Racism. As an inhaled United Working Class, Kampf dem Faschismus, heißt Kampf dem System. Und zwar am 8. Mai. Ja, lallt schon. Das ist aber schon vorbei, ne? Ja, wollen wir mal weiter. Ich glaube, die Mädels vom Kunst im Betrieb, die drehen schon langsam am Rad, weil wir nicht auftauchen. Oh. Ja, und weil wir sozusagen den Event sabotieren, spielen wir jetzt von den Beastie Boys. Ich drehe mal kurz laut hier. Sabotage. Bis gleich. Neue Technik des 21. Jahrhunderts in Majuskeln gesendet bekommen haben, dass dieses Lied auch schon mal lief und dass wir uns selbst nicht organisieren wohl. Danke, Daniel, im Studio in Korax. So, wie sieht's aus hier vor Ort? Oh, matschig. Wir laufen über den Rasen. Mann, oh Mann. Hier das ist nicht, dass mich wundert, denkt man noch, Glaucher, Rasen, das passt doch nicht zusammen. Das ist doch ein Problemviertel. Albert-Schmidt-Straße. Wir sind in der Albert-Schmidt-Straße. Der junge Mann. Oh, ein Eingeborener. Ja. Ein sehr netter, wohlgemerkt. Also wir laufen hier über Rasen, das hat mir gestern Doreen gezeigt im Probelauf. Guck mal, wartet mal. Den kann man nämlich hochheben. Oh, toll. Mach's kaputt. Hier ist es nicht. Ist Kies. Die Drainage ist, die Drainage ist hier drüben. Wo sehen Sie die Zukunft des Schrumpfungswachstums in Halle? Wo sehen Sie die Zukunft des Schrumpfungswachstums? Was ist denn Schrumpfungswachstum? IBA-Bus. Ja, das wollen wir von Ihnen. Der IBA-Bus ist rot und da steht... Kostet nicht das einzige Bus. Heute mal keine Dekonstruktion, heute mal eine straighte Antwort. Okay, das Schrumpfungswachstum in Halle wird zunehmen, besonders in Halle-Neustadt wird es deutlich zu spüren sein, aber ich finde, es wird sich dann irgendwann einpegeln und das Schrumpfungswachstum wird zu einem wird sich aufheben, sag ich mal so, wird sich aufheben, neutralisieren. Ah, vielen Dank, das ist eine sehr neue Perspektive auf das Phänomen. Vielen, vielen Dank, schönen Tag noch. Ja, danke. Absperren auch so ein bisschen mit Fotos von Leuten, die hier wahrscheinlich wohnen. Du musst aber sagen, was abgesperrt wird. Es ist nicht nur ein Wohnhaus, sondern zwei Dixi-Klos. Zwei Dixi-Klos. Ja. Ja, da habe ich jetzt nicht so viel Bedeutung reingelegt. wir sehen Einwohner, das ist relativ schicke Fotos. Ja. Denzel Washington ist da. Irgendjemand, der aussieht wie ein Politiker, junge Kinder. Ist das nicht Köhler? Doch. Können wir hier gar nicht rein, oder was? Recht. Wir sind angemeldet, aber wir müssen rein. Nein, doch. Jetzt noch warten, es wird Bescheid gesagt. Okay, es wird Bescheid gesagt, gut. Okay. Oh. Gut, kann man ja ausholen, ne? Wir können ausholen. Wir waren ja vor einer Woche schon mal hier, ne? Genau. Und wir sind, also nicht, dass sozusagen wir jetzt faken, dass wir überrascht sind, was hier so läuft. Wir haben tatsächlich noch nicht viel gesehen von der Ausstellung, weil wir zwar geführt wurden, aber durch leere Räume, ja. Wo mit einer ausführenden Geste der einer der Kuratorinnen gesagt wurde, was dann demnächst hängen wird. Und hier wird geklopft. Sehr spannend. Ich will rein. Also, die haben die Tür gemacht. Hallo, Agnes. Hi, Agnes. Grüße dich. Wir sind pünktlich. Das ist schön. Wie habt ihr das geplant? Wie ihr das geplant habt oder wie wir unsere Vernissage geplant haben? Wie wir jetzt sozusagen ins Spiel kommen. Ihr haltet eure Performance, aber ich denke, es wäre schön, wenn noch ein paar mehr Leute dazukommen würden. Alles klar, von mir aus. Wir können reden. Dann warten wir doch. Sagt einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Machen wir das hier draußen oder wir können das aufmachen? Ich kann das Weil hier das Gute halten. Ist, es regnet ja nicht so sehr. Wir sind ja total transparent für unsere Zuhörer. Mhm. Danke. Dann bereite doch mal den Stimmzettel quasi vor. Der ist wo? Der ist, glaube ich, bei mir im Rucksack. Ja, kannst du mal ganz kurz kramen? Er hat ihn zugemacht. Ich habe ihn zugemacht. Die wasserfeste Optik. Jetzt muss ich hier mal... Ah, Mann. Reiß. Oh, was ist denn das für eine Qualitätstasche, Steffen? Ja, das ist eine Tasche, die wasserdicht ist. Wunderbar. Und das muss man sich erkämpfen. Wo ist denn jetzt hier? Das ist deiner. Du hast meinen 100 Pro. Gut, derweil kann ich ja beschreiben. Lassen. Aua! Nein, habe ich nicht. Ich habe das zusammengeknüllt. Guck mal rein. Gut. Übernimmst du die Moderation? Ja, ich bin benommen von der Moderation. Steffen kramt in der Tasche und wir waren in Glaucha, genau. Wir waren am vergangenen Dienstag in Glaucha und haben uns das hier angeschaut und der Witz von Kunst im Betrieb ist, dass sie eigentlich gar nicht IBA sind, ne? Da darf nichts drauf regnen. Oh, da darf nichts im Spalier, die Künstler. Leute, grüßt euch. Manche lachen, manche gucken böse, manche skeptisch, manche drehen sich gleich weg. Manche sind verschwunden. Schwerer Stand. Ja. Einige Künstler sind mir zu individualistisch, muss man einfach viel sagen. Zu individualistisch. Gut. Ja. Warten wir einfach noch ein bisschen, wir können ein bisschen über Glaucha erzählen, warum Richtig. Das ein Problemfall ist. Ja, bitte. Ich bin vorbereitet, ich habe alles der, hier. Du ja. hast, nein, ich du hast doch gesagt, du bist der Glaucha-Spezi, ich muss mir davor das Maul verbrennen und jetzt darfst du. Wir haben ja herausgefunden, dass Glaucha gar kein Problemviertel ist, sondern sozusagen die sozialen Probleme nur konstruiert sind, weil sie behauptet werden. Das ist das Problem, glaube ich. Das Problemviertel stellt sich ja noch anders dar. Nämlich, wenn du sagst, dass die sozialen Sachen immer nur als Vorwand sind, um irgendwas ökonomisch zu regeln, da gibt es ja ein anderes Problem in Glaucha. Mhm. Das ist... Ich stehe auf dem Schlauch, Steffen. Oh Mann, Flaschengärung, ne? Mhm. Da, oh, er nimmt unseren großen gelben Schirm ab, den Opel-Schirm, den es bald nicht mehr gibt. Haben wir schon kaputt gemacht. Nein. Was ist das Problem von Glaucha? Ein Problem Steffen? Ist, können wir ein bisschen abseits gehen, da kann ich besser denken. Ja. Ein Problem, was formuliert wird in der IBA-Broschüre, da gibt es so ein schönes Interview mit zwei Herrschaften, ich habe schon den Namen vergessen, Herr Lindemann und Herr Fliegner, Dr. Steffen die Fliegner. Die sagen, dass das Image, also auch schon mal gesagt, das Image des Stadtviertels so miserabel ist, dass sich die Leute, obwohl sie hier Eigentum besitzen, nicht scheren, das in Stand zu halten, Leben einzuhauchen, das zu pimpen, kann man ja einfach jugendsprachlich mal sagen, aber es ist, glaube ich, die Jugendsprache von den 90ern. Unsere Jugendsprache. Und dass hier tatsächlich auch ganz express das Verb ist, die IBA, die ganze Kultursache, unter anderem auch protegiert von einem Bundesministerium für Bau, versteht als Hebel oder Mittel zum Zweck, um die Investoren wieder ranzukriegen und hier Geld zu investieren. Mhm. Und jetzt ist ja ganz spannend die Frage, dass einerseits der Hebel funktioniert darüber, dass man sagt, die Leute vor Ort bräuchten also eine kulturelle Betreuung. Die hätten sie nicht, deswegen müsste Kultur hierher. Mhm. Und andererseits, man ja fragt, was ist denn die Konsequenz? Okay, dann angenommen, jetzt wird die Kulturarbeit geleistet. Mhm. Man merkt, dass es kein Selbstzweck ist, weil sobald die Investoren da sind, wird gentrifiziert. Mhm. Prompt wird... gentrifiziert musst du erklären. Das musst du erklären, ist ja dein Wort. Okay. Genfritiert ist aufgewertet, indem man einfach den Stadtteil... durch, wie wir jetzt schon erklärt haben, durch bestimmte Strategien aufwertet. Mit der Folge? Mit der Folge, dass die Mieten steigen und auch die Attraktivität des Viertels. Der Nachteil für die Leute, die hier schon gewohnt haben, sie können sich das dann irgendwann nicht mehr leisten und ziehen weg. Das ist ein Klassiker eigentlich, der schon diskutiert wurde im New York des 1970er Jahre. Ja. Wo das in Soho, glaube ich, in South of Houston Street, so die Abkürzung praktiziert wurde und eigentlich ein ganz bekanntes Phänomen ist. Und jetzt die Frage natürlich, ob die Leute das kennen und da jetzt auch subversive Aktionen dagegen starten oder ob das hier sozusagen eine ganz reibungsfreie Veranstaltung ist. Das wollen wir nachher auch mit den Postcode-Leuten rausfinden. Ja. Gut, wollen wir Musik spielen und die Leute zusammen raufen für deine Predigt auf Reverend Sebastian Lyon? Ja. Genau. Okay. Wieder die flinken Finger über das iPod. Da muss ich mal ganz kurz, so flink bin ich nicht, hier hochschrauben, da runterschrauben. Das macht aber auch ziemlich flott. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, was Daniel im Studio schon gespielt hat. Ja, wir kriegen ja das Feedback, darauf können wir uns ja verlassen. Ich glaube, und wenn das Daniel verpennt, dann ist bestimmt ein sehr aufmerksamer Hörer dabei, das gleich in den Block zu ticken. Walk this way. Ja, das hört sich doch super an. Hallo, hallo. So, liebe Leute, die IBA-Predigt für euch hier in Kunst im Betrieb. Passt auf, folgender Deal. Kommt mal bitte ein bisschen zusammen. Also das geht so nicht hier. Ein bisschen zusammenraufen, ein bisschen Identität zeigen, ja? Und zwar so, dass ich euch vor mir habe. Steffen, komm mal bitte her. Ja. Hier dieses hintenrum und das geht nicht. Frontalunterricht. Wir haben nur eins im Rücken, das ist der Sender. Wir haben nur eins im Rücken und das ist der Sender. Rucksack. Okay, so. Ich trenne jetzt willkürlich die Gruppen, und zwar von links nach rechts. Hier staut sich's ein bisschen, ihr seid ein bisschen stärker. Vielleicht hier vorbei an dem jungen Mann in dem Jeans, in der Jeansjacke. Die autoritäre Hand waltet. Ist die Gruppe Kommunikation, dieses Wort mal bitte merken. Ja? Das in sich stimmige diese Gruppe bis dort mit der jungen Frau mit dem roten Schal. Künstlervolk. Ist die Gruppe Investition, ja? Merken, Investition. Oh. Diese Gruppe, ihr seid ein Schrecken, schwach, Schrecken aber ihr in gehört den Gesichtern. Zusammen, gell? Bis zu der Dame in Gelb, die gehört nicht dazu. Die gehört nicht dazu. Eins, zwei ist oder drei, letzte Identität. Chance vorbei. Identität. Und das ist die Gruppe Zukunft. Und wir proben jetzt mal. Alles, was ihr zu tun habt, es ist relativ einfach. Ihr ruft einfach nur das Wort, das ich jetzt gerade verteilt habe. Wir fangen bitte an. Mit Handzeichen, das ist hier dieses Ding. Oh, ist das langweilig. Oh, ich will wieder gehen, Steffen. Kommunikation. Richtig. Investition. Identität. Zukunft. Oh, nochmal. Zukunft. Identität. Investition. Kommunikation. Wir können anfangen. Nochmal. Kommunikation. Investition. Identität. Zukunft. Zum Thema Zukunft fällt mir Folgendes ein. Laufen zwei Männer durch den Wald und treffen auf einen großen, schweren Schrumpfungs-Grizzlybären. Der eine von beiden zieht schnell noch seine schicken Iber-Tonschuhe an. Der andere sagt zu ihm, du, das nützt dir jetzt auch nichts mehr. Da sagt der andere, Hauptsache ich laufe schicker als du. Liebe Gemeinde, die ihr euch hier und heute zu diesem denkwürdigen Anlass zusammengefunden habt, eine große... Zukunft! liegt vor uns. Deshalb müssen wir uns erst einmal bei ihr bedanken und vor ihr verneigen. Sie ist es, die uns Schrumpfungswachstumspotenziale schenkt. Die in die Zukunft ist es, über die ich heute hier zu euch sprechen möchte. Identität ist der Schlüssel. Kommunikation ist der Weg. Richtig. Habt ihr euch schon oft gefragt, wie ihr den nächsten Tag bestreiten sollt? Nicht genug Geld, um in die teuren Wohnungen im Paulusviertel einziehen zu können und nicht genug Mut, um hier in Glaucher oder in der Neustadt zu wohnen. Ein Balanceakt der Doppelbelastung. Doch euch kann geholfen werden. Mit einer Zwischenlösung der Investition. Ich wollte eigentlich Identität. Mit einer Zwischenlösung der Identität. Richtig. Werdet Eigentümer eurer Probleme und saniert sie. Schafft Visionen für Investition. In den Leerstand eures Glücks. Sorgt für Kommunikation. Denn sie ist es, die den Markt der Herzen öffnet und die Mieten der zwischenmenschlichen Wärme steigen lässt. Raus aus dem Wohlfühlviertel der Beliebigkeit, rein ins Problemviertel der Herausforderungen. Das mal erstmal sacken lassen. Doch was sind die Herausforderungen, die uns die Zukunft gnädig auf die Füße wirft? Schrumpfung, Abwanderung, Arbeitslosigkeit, Stadtumbau? Das kann doch noch nicht alles sein. Was ist mit Zuschrumpfung oder Wanderungslosigkeit oder Umbaulosigkeit oder Zuarbeitsumbau-Wanderungslosig-Schrumpfung? Wir sind auf alles vorbereitet, liebe Gemeinde. Ja, das sind wir. Der Balanceakt der Doppelbelastung wird gelingen. Davon bin ich überzeugt. Die Impulse sind da. Seht ihr sie auch? Kommunikation, Investition, Identität, Zukunft. Glaubet fest daran. Ich kann die Aufwertung förmlich schmecken. Der Geschmacksverstärker Zwischenlösung und Aufmerksamkeit, die beiden sind gut verdaulich. Lasst mich für die Zwischenlösung werben, die euch stehen lässt zwischen Lösung und Werbung. Löst du noch oder partizipierst du schon? Partizipation in Kommunikation. Partizipation in Investition. Partizipation in Identität. Partizipation in Zukunft. Lauter! Zukunft. Lauter! Schlaf! Denn wer geht, hat schon verloren. Es hängt zu viel an euch. Ich habe einen Traum. Standortwettkampf der Veranstalter. Wir spielen Stärkenmemory. Aber ich verliere, weil ich mir die Stärken nicht merken kann. Der Balanceakt der Doppelbelastung hätte gelingen können. Doch wir, der ich hier als eure Stimme spreche, hätte die Impulse verdichten müssen. Zu einem Impulsgedicht, zu einem Impulsfeuerwerk, zu einem Impulsfeuerwerk der Identität. Ja. Vorbei der Traum eines Gestaltungsphänomens der Kommunikation. Der Tsunami der Investition wird auch die Magistrale hinwegreißen. Bleibt auf dem Posten und sichert das Gelände. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. So, wir übergeben an KIB 3. Wir würden gerne ins Gebäude gehen und ein paar einleitende Worte sagen. Ja. Und wir machen Ausladende. Mach doch mal eine kurze Musik. Ich mach mal kurz Musik. Da können wir bedenken, wie es weitergeht. Richtig. Referent Sebastian Lyon. Richtig, erzählen. Jo, also das Volk strömt rein. Thank you. Also, hallo. Nein. Wir sind von Radio Korax. Wir machen eine kleine Umfrage anlässlich der IBA und der geöffneten Magistrale. Wer mag von euch antworten? Ihr könnt auch im Chor. Wo sehen Sie oder ihr die Zukunft des Schrumpfungswachstums in Halle? Keine Ahnung. Das Lachen schneiden wir raus, kein Problem. Na, das Halle schrumpft, oder wie? Ja, ist sagen wir jetzt, ja. Oh, Achtung. Na, ich hoffe mal, es geht nicht so weiter, ja. Dass die Stadt noch kleiner wird, ja. Gut, das war's auch schon. Alles klar. Vielen Dank, schön. Schau dich um und deine dich hinein, denn jeder braucht einen Platz zum glücklich sein. Wir laden dich und deine Leute ein, um heute da zu sein. I love my feathers, my fur, waiting to see. Wow. So I'm gonna roll up in the club with them, report them next week. Just wanna see who I am, or sniffing some coke. I know by the time I'm finished this line, I'ma hear this on the radio. Okay. Once upon a time in Cali Park, where they live life fast and they scared of dark. There was a little nigga by the name of Chris. Nobody paid him any mind, no one gave a shit. No one he could rap, no one lit the hand. So he went about it business and devised a plan. Made a CD, then he hit the block. 50,000 sold, $7 a pop. Hold a foe, 3 years later. Stepped out the swamp with 10.5 meters. Now all around the world on a microphone, he leave the booth smelling like Burberry cologne. Still riding chrome, got bitches in the kitchen, never home alone. And he's on the grind. Let me know if he's on your mind. And respect you'll give me. Ludacris, I live loud like Timber. Had to clear these rumors. I got a headache and it's not a tumor. Get up on my lap, keep my head tucked tight. Spray so I never let the bed bug bite. I'm hard to the core to the right. You jump down, turn around, pick a pelican. Michael Jackson. No. You know what we should do? We should go get her album when it come out. She gonna destroy this. Okay, wir sind wieder zurück, Steffen. Ja, so, wir sind noch auf der Suche nach unserem Interviewpartner. Nach diesem doch sehr mitreißenden, für mich zumindest. Ja, ich war auch total weg. Muss jetzt langsam wieder runterkochen. Die Energie, das hätte es eigentlich sein müssen. Der, wie sagt man, das wäre der Höhepunkt. Aber wir konnten nichts ändern, das, so war die Organisation von Kunst im Betrieb. Auch wir fügen uns. Eine Million Leute davor stehen und in diese Ausstellung drängeln wollen. Drängeln und rein wollen. Ja. Wir suchen nach einem Interviewpartner, den wir eigentlich, mit dem wir uns verabredet haben. Also Martin, falls du Martin. Kurz Korax hörst, ja, scher dich mal bitte sofort in die Schmidtstraße. Wo auf den grünen du? Rasen. Wo bist du? Martin und Andreas wollten beide vom Postkult uns eigentlich darüber aufklären, was hier in der Straße los ist. Wir können uns ja mal kurz unter das Segel stellen, Steffen. Und das Segel? Weil's ein aber bisschen in der 7 oder 9 sollen sie sein. Okay. Wir sind aber ja vor ist der die Nummer 7. Oder die wir 9? Können ja mal ist die offen? Drücken und nee. Klingeln. Klingeln geht auch nicht, weil... Schröder und Häusler, na, das nee, sieht nicht so nee. Aus. Theaterinsel. Wir haben einfach jetzt mal den Song. Also, ich schlage vor, wir erklären kurz unsere Sicht auf die Dinge. Jetzt haben wir gerade hier eine Kontaktperson. Mal schauen. Weißt Nein. du, wo der Martin ist? Nee. Er weiß es nicht. Okay. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ja. Ja, nee, nicht. Wir haben ja noch eine Konserve mit. Wir haben eine Konserve mit und wir haben eigentlich auch die interessanten Themen im Gepäck. Ja. Auf Inhalte, ich meine, gesagt. Inhalte sind doch. Ne? Ich hab's doch gesagt. Also, wir befinden uns in Glaucha. Das haben wir ja schon gesagt. Wir haben gerade diese wunderbare Predigt, ich lobe mich selber, gehört. Würden jetzt ganz kurz, würde ich sagen, überbrückungsmäßig ganz kurz anteasen, Dr. Stefan Fliegner und Herr Leinemann. Nee, wie heißt er? Lindemann. Lindemann. Ja. Genau. Hol doch mal den Zettel raus. Ah, dann hältst du aber bitte dann mal bitte mein Mikro. Dann, ich hält dein Mikro. Und kannst du ein paar Atmo-Geräusche machen? Meinst du diesen? Ich meine diesen Text, genau. Und ja, wenn du ein bisschen nach vorne oder nach hinten blätterst, wir sind ja schon in Glaucha, guck mal, genau. Man sieht den Pinguinbrunnen. Ja, und das heißt Sozialraum Glaucha. Ich glaube, das kommt danach, das Interview. Und da könnten wir doch mal ganz kurz reingucken, was die beiden Herren darüber sagen. Ach, da. Ja, das wäre toll. Ja, aber da muss jemand die Frage stellen, das kann ja André machen, weil der gerade hier, weil die Leitung steht, nichts zu tun Richtig, hat. Richtig, das ist doch eine wunderbare Sache. Wir machen eine kleine Lesung, spontan. Du machst das Dicke, du machst die Fragen, ja? Okay. Und ich bin der Steffen Fliegner, weil ich ja so und so Steffen heiße und den Doktortitel. Aber das ist der junge, dynamische. Ich hätte. Na gut, da bist du Dr. Fliegner ja. Und ich bin der schnöde, ohne Titel Lindemann. So. Mit Glaucha hat Halle ein klassisches Gründerzeitquartier für den Stadtumbau. Herr Dr. Steffen Fliegner. Das bin ich. Abriss und Neugestaltung der sogenannten Stegfläche an der Hochstraße wurde zum Ausgangspunkt, um auf das einstige Arbeiterviertel als Ganzes zu schauen. Trotz der zentrumsnahen Lage hatte der Sanierungsboom der 1990er Jahre das Quartier kaum erreicht. Die Folge waren baulicher Verfall, Bevölkerungsverlust und zunehmende soziale Probleme. Insgesamt hatte das Quartier einen sehr schlechten Ruf. Inzwischen wandelt sich das Image aber. Wie hat man das geschafft? Nochmal ich. Da greifen städtebauliche, kulturelle und soziale Dimensionen ineinander. Und die IBA hat einen Aktivierungsprozess in Gang gesetzt. Es gibt kreative junge Leute, Pioniere, ne? Die das spannend finden und mit innovativen Angeboten die Aufmerksamkeit der Stadtöffentlichkeit auf Glaucher lenken. Man musste die Menschen neugierig machen und ins Viertel, man musste es ja, um ihnen die Potenziale im Quartier zu zeigen. Mit einem Entdeckertag im Herbst 2008 gelang dies. Der studentische Verein Postcode fand dabei beispielsweise zwei leere Läden, die in diesem Tag bespielt wurden. Postcode richtete hier ein Kulturlabor und einen Kiosk Pinguin als Kommunikationsort ein. Mit der Fête de la Musique, kostenloser Straßenmusik an 19 Standorten. Kostenlos. 19 Standorte, das ist doch Analogie zu den 19 wunderbaren IBA-Städten in Sachsen-Anhalt. 19 Standorten zur Sommersonnenwende organisierten IBA-Vereine und Akteure vor Ort gemeinsam. 8 Monate später dann in Glaucher ein Kulturereignis für die ganze Stadt. Was sagen die Bewohner zu der Aufmerksamkeit, die ihrem Viertel nun zuteil wird? Wir haben die Gespräche mit den Glauchern gesucht. Gerade die sozialen Schwachen und die Migranten reagierten sehr positiv, weil sie sich ernst genommen fühlten. Aber auch die Eigentümer von leerstehenden Immobilien haben erkannt, dass sich eine Mitverantwortung auch über ihre Immobilie hinaus haben. Damit ist aber ja wohl noch kein Haus saniert und keine leere Wohnung vermietet. Umblättern. Ich habe mit fast allen Eigentümern von leerstehenden Häusern Kontakt aufnehmen können und mit ihnen gemeinsam versucht, individuelle Lösungen für ihre Immobilie zu finden. Das hat zu ersten sichtbaren Erfolgen geführt. Mhm. Parallel dazu ist der Stadtteil in die städtische Aufmerksamkeit zurückgekehrt. Die Akteure vor Ort sind heute gut vernetzt und Hauseigentümer bemerken, dass sich langsam wieder ein Mietmarkt entwickelt. Ein Mietmarkt, Gernot Lindemann. Ja, richtig, Steffen. Also die Vernetzung, die durch Herrn Lindemann gelang, ja, ist zwingend notwendig, da der Einzelne nicht die Kraft hat, den Ruf eines Viertels zu ändern. Und die Sanierung eines Hauses bringt wenig, wenn ein ganzer Straßenzug leer steht. Der aber nicht auf einen Schlag hergerichtet werden können. Ich werbe auch für Zwischenlösungen, beispielsweise als Arbeitsräume für Studenten. Es gibt inzwischen eine Liste von Leuten, die in Glaucher etwas bewegen wollen und die wir im Augenblick gar nicht genug Räume haben. Was wird Glaucher konkret im IBA-Jahr vorzuweisen haben? Gute Frage. Ja, die ersten Gebäude sind gesichert. Gesichert, ne? Mhm. Und sogar komplett saniert. In weiteren Gebäuden wird man Baugerüste sehen. Mit der Glaucherer Woche im Juni 2010, ne? Heute, wir erneut ein Zeichen zur Belebung des Quartiers. Wir bespielen dann mit der Albert-Schmidt-Straße eine ganze, von weitgehend leeren Häusern gesäumte Straße, die Fassaden, die Wohnungen, den Straßenraum. Damit wollen wir weiter die Zwischenlösungen werben. Das hatten wir doch schon mal. Aber auch Visionen für private Investitionen entwickeln. Investitionen. Naja, ich sage mal, Herr Lindemann, der Prozess geht ja nach der IBA weiter. Der hier entwickelte Ansatz lässt sich auf andere Stadtteile übertragen, nicht? Glaucher ist ein Teil eines Forschungsprojektes des Bundesbauministeriums, ne, geworden. Und jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Welches den Zusammenschluss von Hauseigentümern und örtlichen Akteuren zum Ziel hat. Ne? Aus dem IBA-Netzwerk hat sich 2009 die Standortgemeinschaft Glaucher e.V. entwickelt, die, und jetzt kommt's, das Quartier über die IBA-Zeit hinaus positiv verändern wird. Gut, ich danke Ihnen fürs Interview. Danke. Bitte, haben wir auch viel dafür gearbeitet. Danke. So, wir switchen zurück. Wir haben die Rollen wieder abgelegt. Was sagen denn Dr. Steffen Fliegner und Gernot Lindemann Klartext, Tacheles? Oh, du kriegst einen Anruf. Vielleicht ist es Martin von Post. Ja, ich hoffe, dass es Martin ist. Also was sagen Dr. Steffen Fliegner und Gernot Lindemann? Mietmarkt klingt ja komisch. Zwischenlösung klingt ja komisch. Also womit haben wir es zu tun? Aufwertung, Kommunikationsprozesse, das hatten wir doch alles schon mal. Ja, es wird klar, also zumindest für mich wird es klar, dass es hier gar nicht darum geht, einen irgendwie gearteten Freiraum, den man ja hier immer den Leuten sozusagen andichtet und wo man sagt, ja, besetzt die Häuser und macht mal richtig Fasching. Darum geht's nicht. Der harte Fakt ist, den Mietmarkt zu sichern und die Eigentümer dazu zu bewegen, dass sie Geld in ihre Immobilien investieren. Und da kann man wieder zurückgehen und sagen, ja, warum soll denn das jetzt nicht irgendwie auch als sozusagen als Miteinander denkbar sein? Na, anscheinend ist es wohl so, dass das Miteinander nicht funktioniert. Du kannst mal kurz halten. Denn wenn sich die Eigentümerinteressen, das hatten wir ja schon mal ganz kurz, überschneiden mit den mit dem, was hier sozusagen an Freifläche da ist, dann gelten plötzlich die Eigentümerrechte mehr. So würde ich meinen Hintern darauf verwetten, dass das so ist. Das haben wir schon gesehen. Und zwar, wo haben wir es gesehen? Bei, jetzt kommt's, wir haben was vorbereitet, ein Interview mit einem auch Freiwilligen, der sich allerdings engagiert bei Labim. Und wir haben ihn gebeten, eine so eine Art Gegendarstellung oder einfach mal zu sagen, wie er das mit den Freiflächen sieht. Und er hat gesagt, jo, das kann ich machen. Und dazu haben wir ein Interview aufgezeichnet, was wir jetzt abspielen wollen. So ein bisschen als so eine Art Gegenanzeige zu dem, was hier wild als Freifläche, die man sich einfach nehmen kann, bezeichnet wird. Die IBA verrät uns jetzt über Glaucha, dass da eine Menge Freiraum entstanden ist. Und zwar aufgrund der leerstehenden Häuschen dort. Und jetzt wollen wir von dir wissen, wenn da jetzt sozusagen der maximale Stand an Leerstand erreicht ist im Moment und da jetzt sozusagen damit zu rechnen ist, dass es so viel Freiraum gibt, den junge, kreative Leute einfach nur nutzen müssen, warum macht jetzt das Labim zum Beispiel zu? Naja, also erstens macht das Labim ja nicht zu, sondern das Labim zieht um. So, um das mal so zu formulieren, wie es eigentlich auch ist. Okay. Das Labim wird dann vermutlich mit Radio Korax zusammen irgendwo einziehen. Wo ist allerdings noch nicht klar. Es gab gestern sozusagen die letzte offizielle Labim-Party, die eigentlich auch eher inoffiziell war. Weil. So wie die inoffizielle Kulturhauptstadt Halle. Ja. Inoffiziell deswegen, weil wir momentan auch arge Probleme mit sozusagen den administrativen Einrichtungen dieser Stadt haben, also sprich Ordnungsamt, Gewerbeamt und so weiter und so weiter. Also kann man sozusagen festhalten, die Freiräume, die da jetzt propagiert werden in Glaucha beispielsweise, die sind nur dann Freiräume, wenn das Ordnungsamt zum Beispiel sagt, ihr habt den Freiraum. Na, wenn das Ordnungsamt zumindest sagt, dass man den Freiraum hat, dort entsprechende Veranstaltungen machen zu können, dann hat man den Freiraum. Damit ist aber noch nicht geklärt, ob man den Freiraum dann schon bezahlt hat oder nicht. Also weil ich denke, dass so gerade Freiräume zu erschließen relativ schwierig ist, also sich da einfach hinzustellen und so eine Position einzunehmen, okay, da gibt's jetzt freie Räume und ihr alle könnt die nutzen. Also das ist ja im Labim auch nicht der Fall. Also wir müssen ja auch Miete bezahlen. Und in diesem Fall hat auch der Besitzer des Labim gewechselt. Das heißt, es gibt da jetzt eine Immobilienholding in Leipzig, die Besitzer des Gebäudes ist. Zwar noch nicht zu 100%, aber so zumindest zu 60, soweit ich das weiß. Und die wollen natürlich auch monatlich da einen gewissen finanziellen Obolus sehen, damit man den Freiraum quasi nutzen kann. Die, was die Hörerinnen jetzt nicht gesehen haben, Schungster hat einfach die Anführungsstrichchen gemacht. Freiraum, Anführungsstrichchen. Ach, die? Die Anführungsstrichchen. Und wie geht's jetzt weiter? Ihr zieht um und der Freiraum, der mal da war, wie habt ihr den euch erkämpft? Was waren die Bedingungen dafür, dass das Labim überhaupt da sein konnte? Also wenn man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass Freiraum einfach auf der Straße liegt und man sich in so ein Haus reinschmuggelt und sagt, jetzt hier frei? Na, also für so die historischen Abrisse bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Okay. Also da kenne ich mich nicht so gut aus. Also es gab irgendwann von ein paar Kinoenthusiasten, einige davon sind auch jetzt also machen das Lux, so das Interesse, dort an dem Standort ein kommunales Kino aufzumachen, also ein kleines Kino, also nicht kommerzielles Kino. Und daraufhin hat man sich dann auch mit Kulturamt und Bauordnungsamt, Gewerbeamt zusammengesetzt und hat mehr oder minder, am Anfang war es glaube ich auch nur eine Duldung. Und das hat man dann irgendwann mal so ein bisschen fester geklopft, dass man da wirklich dann auch mit Fördermitteln dann so ein Kino stemmen konnte. Weil du sagtest, da kommen mal Parkplätze hin. Was war das für eine Anspielung? Naja, also momentan ist sozusagen auch noch nicht klar, was eigentlich die Frau Trumm von Trumm Immobilien dazu bewogen hat, das Haus zu kaufen. Mhm. Ja, also es ist auch noch nicht klar, was die Frau Trumm eigentlich für Pläne mit dem Haus hat. Also ob das jetzt eigentlich nur eine rein spekulative Investition war oder ob sie da eventuell mit uns als neuem Verein und sozusagen jemanden, der in dem Haus was entwickeln will, was zusammenarbeiten möchte oder nicht, das ist alles noch nicht klar. Also die hat auch dazu noch nicht Positionen bezogen. Und die Befürchtungen wären dann sozusagen, dass sie quasi das Haus kauft und euch dann rausschmeißt, gekauft hat und dann irgendwann sagt, okay, das Ding wird jetzt abgerissen und damit ist es lukrativer, wenn ich da jetzt sozusagen nicht das Geld für die Instandsetzung bezahlen muss und ihr seid weg dann. Also der Freiraum ist dann sozusagen, hört da auf, wo Eigentümerinteressen anfangen sozusagen. Genau. Genau. Halte also fest, der Freiraum hört da auf, wo das Geld anfängt. Na, der Freiraum hört da auf, wo Leute denken, dass sie mit dem Freiraum Geld verdienen können. Ich glaube. So, wunderbar. Steffen. Hallo, hallo. Hallo, es hat noch geklappt. Die Interviewpartner sind da. Schön, dass ihr da seid. Wir wollten anrufen, aber wir haben es zwischen den ganzen vielen Anrufen. Wir haben jetzt noch eine Predigt gehalten und so weiter. Tut uns leid. Ein bisschen eine Predigt. Wir haben noch gepredigt hier. Ein Loblied auf die Zukunftsversessenheit von Sachsen-Anhalt. Ist ja auch, und Forscher ist ja auch bemerkenswert. Ist auch lobenswert, dass sich jemand so viel Mühe gibt. Ja. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch mal ganz kurz vor. Ja, wir sind Martin Krause und Andreas Hubeler vom Verein Postkult e.V. Ja, genau. Mein Name ist Andreas. Und mein Name ist dann, ja, klar, Martin. Genau. Ausschlussverfahren, eiskalt. Das ist ganz schlimm bei uns, ja. Schön, ihr habt das sozusagen, der Postkult e.V. ist verantwortlich für einen Großteil von dem, was hier eigentlich heute stattfindet und noch die nächste Woche. Habe ich das richtig auf dem Schirm? Ja, wir sind Mitorganisatoren, so würde ich sehen. Also okay. Wir wollten gerne die Gelegenheit nutzen, den IBA-Abschluss mitzugestalten und was anderes draus zu machen, nämlich keinen Abschluss, sondern etwas, was Visionen entwickelt für die Zukunft. Und wie sehen die aus? Die Visionen für die Zukunft, die sollen ja hier entwickelt werden. Also wir kommen jetzt zum Beispiel gerade von einem Werkstattgespräch, wo es darum ging, wie zum Beispiel Förderinstrumente aussehen sollen, um in Zukunft den Altbaubestand zu entwickeln, was auch immer das heißt. Das muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass dass die Gebäude alle hochsaniert werden. Mhm. Sondern? Aber es war ein bisschen belanglos, das Werkstattgespräch, okay. Muss ich auch dazu sagen. Oder, Andreas? Also, erzähl mal. Die üblichen Leute tauschen sich halt aus, also muss man schon mal so sagen. Ihr kommt jetzt quasi direkt davon und habt euch noch nicht mal, so richtig verständigt, wie es war. Ist ja interessant. Wir schalten uns dazwischen. Ja, macht das doch einfach. Wir können uns auch jetzt gerade Das können wir gerne machen. Ist noch frisch im Kopf. Ja. Was referiert mal. Der Vorwurf war sozusagen die alten Ideen auf dem Tisch. Also. Na, es ist wie mit der Journalie, wie mit euch. Die befruchtet sich immer gegenseitig. Es ist immer so ein Kreislauf, weißt du? Wir sind doch keine Journalisten. Die einen schreiben immer von den anderen ab. Nein, aber um es ganz kurz zu machen, ich glaube, dass das. Oh. Ich glaube, dass. Hätte dieses Mikro kein Puschel, würde ich dich damit schlagen. Ja, ich wusste es. Wenn ich belanglos sage, dann meine ich vielleicht nicht wirklich belanglos, ich neige zu polemisieren. Aber ich empfinde das immer wieder als interessant, dass bei so einer Diskussion, wo es eigentlich um Menschen geht, ja, um den Stadtteil Laucha in dem Fall, dass eigentlich in der Diskussion nur die Rede war von Eigentümern. Mhm. Der Verwaltung und maximal noch von Akteuren. Das war dann immer ein bisschen unspezifisch, was die sind. Ich vermute mal, dass wir damit irgendwie gemeint sind. Sehr gut beobachtet. Ja, aber ansonsten ist es irgendwie immer ein bisschen so. Wir haben gerade aus der IBA-Broschüre die in verteilten Rollen gelesen, das Interview von Dr. Steffen Fliegner und Gernot Lindemann und sind darauf gekommen, dass es den Leuten, also diesen beiden, besonders am Herzen liegt, dass hier wieder ein Mietmarkt entsteht. Wie kann man denn sowas, habt ihr es vor und wie kann man sowas brechen? Ja, da müsstest du jetzt vielleicht was zu sagen, Andreas, zum Mietmarkt. Wieso soll ich jetzt was zum Mietmarkt sagen? Also wir haben nicht vor, den Mietmarkt zu brechen oder so etwas. Ich verstehe. Nee, ich meine, ich formuliere es nochmal neu. Ne? Also wenn ihr sagt sozusagen in der Logik der Leute, die jetzt gerade diskutiert haben, stehen sozusagen die Eigentümer ganz vorne. Ne? Nee, da geht es glaube ich eher um die Form. Ja, da ging es genau klar wirklich um die Form. Ich hätte jetzt gedacht, wie kann man seine Position als, sagen wir mal, Kultur, so sehe ich das als Kulturschaffender, der jetzt sozusagen kein Eigentümer der Häuser ist und auch nicht viel Geld hat, wie kann man die stark machen gegenüber diesen doch sehr starken Spielern, also Stadtplanungsamt und vor allen Dingen Eigentümer? Also gerade weil ja jetzt Dr. Steffen Fliegner und Gernot Lindemann angesprochen werden, die machen sich dafür stark. Die befinden sich halt auch in einem Wirkungsgefüge, in dem man bestimmte sich an bestimmte Restriktionen halten muss und die auch nutzen muss. Und die beiden sind die Letzten, die dagegen sind, oder vielmehr, ich formuliere es andersrum, die sind dafür, dass Kulturtreibende einen Spielraum im Stadtentwicklungsprozess bekommen. Und das kam in dem Gespräch jetzt auch raus. Was halt schade ist, ist, dass so wenig Bürger beteiligt waren an diesem Diskussionsprozess und dass dann doch ist dann letztlich, was wahrscheinlich auch bei solchen Sachen selbstverständlich ist, im Grunde genommen eben schon klar war, so welche Position wer bezieht. Wie sieht denn so ein Spielraum, von dem du gerade gesprochen hast, aus? Also was sind sozusagen die maximalen Ausdehnungen dieses Raumes? Na, zum Beispiel kam schon von einigen Teilnehmern in der Diskussion auch die Bitte, es stärker zu berücksichtigen, dass zum Beispiel temporärer Leerstand oder der Zwischenraum, bevor ein Haus saniert wird, dass das stärker genutzt werden darf, auch von den Akteuren, die darüber entscheiden dürfen, auch begünstigt wird. Und wurde das positiv in irgendeiner Form aufgenommen? Ja, den Eindruck hatte ich schon. Ja, also ich glaube, um nochmal darauf zurückzukommen, ich würde da auch, also es geht hier bei Glaucher, das wird ja immer jetzt im Ministerium, wird ja inzwischen vom Glaucher-Effekt gesprochen, das hat ja einer vom Bundesbauministerium, die Referentin, da ja auch gesagt. Ich kann jetzt mit dem Begriff nicht besonders viel anfangen. Ich glaube aber, wenn es sozusagen sowas gibt wie ein Glaucher-Effekt, dann ist es eigentlich nur ein vernetztes Vorgehen. Und das funktioniert eben gut mit den Leuten, die wir, auch unsere Freundinnen, funktioniert das gut. Aber ich glaube eben, dass es sowas eben dann schon sehr viel schwieriger immer wird, das 1:1 zu übertragen, jetzt auf, weiß ich nicht, Weißenfels oder auf jede Stadt in Sachsen-Anhalt. Ich glaube aber trotzdem, dass ein vernetztes Vorgehen aller Leute, das heißt also meinetwegen das Stadtplanungsamt plus soziokulturelle Akteure, wie es so schön heißt, dass das hilfreich ist. Und ich glaube aber dennoch, und das finde ich auch sehr, sehr stark, dass sich Herr Lindemann dafür eingesetzt hat und eben gefordert hat, dass gerade bei Stadtumbau Ost, bei dem Programm, das es ja gibt, eben auch ein Topf eröffnet wird oder dass man eben auch als Kulturtreibender, so wie du das gesagt hast, eben darauf zugreifen kann. Ja, bisher wird Sanierung finanziert oder Sicherung, aber das, was eigentlich dazugehört, nämlich das Leben entsteht, das wird nicht gefördert direkt. Und ich glaube, das sind so die Förderungen, die ganz zentral sind. Und wenn man das erreichen kann, finde ich das schon mal einen Schritt nach vorne. Dass wir nicht außerhalb des Systems uns stellen können, ist, glaube ich, auch offensichtlich, obwohl wir das vielleicht gerne würden. Ach so, nee, weil ich, das war jetzt gar nicht mein Ansinnen, das zu sagen, jetzt sozusagen radikaler Bruch mit den Behörden oder so, sondern einfach nur, als wir dieses Interview in den verteilten Rollen gelesen haben, ging für mich und auch davor beim Lesen so ein bisschen auch die Richtung, ich hätte die ja auch mal kennenlernen können und so weiter, ihr sagt mir das jetzt so, dass Lindemann und Fliegner so ein bisschen auch so, ja, hinterrücks eigentlich im Prinzip Kulturakteure gerne, also so ein bisschen sehen als so eine Gentrifizierungsmaschine, ne? Als so eine sozusagen Aufwertungsmaschine, die hier gut funktioniert und sobald das denn so abgeschlossen ist und sobald das abgeschlossen wäre, das dann nicht mehr gebraucht oder ihr nicht mehr gewünscht. Habt ihr den Eindruck? Nee, ich glaube, der Ansatz ist ein anderer. Also es hängt natürlich jetzt auch an dem Begriff von Gentrifizierung, den ihr benutzt. Also der ist ja nicht, der ist ja mehrdeutig. Mhm. Und ich glaube, da geht es eher darum. Dann klär kurz die Mehrdeutigkeit. Gentrifizierung kann man ja auch vom Effekt her verschieden deuten. Also man kann Gentrifizierung mit einer sehr negativen Interpretation verbinden und sagen, es findet ein Verdrängungsprozess statt. Mhm. Das ist ja in der Literatur auch eine häufige Verwendung. Man kann es aber auch im Sinne einer Aufwertung begreifen, wenn man sagt, dass eine Durchmischung erreicht wird, die vorher nicht da war und die zum Beispiel dazu führt, dass Bausubstanz, die vielleicht sonst dem Verfall preisgegeben werden würde, was man auch wiederum verschieden deuten kann, ist mir völlig klar, was aber in der Regel nicht gewünscht ist, dass man das aufhalten kann dadurch. Und da kommt es dann, denke ich, auch darauf an, dass man als ein Akteur, und so habe ich euch jetzt verstanden, der gerne eine Kulturlandschaft haben möchte, die möglichst vielseitig ist und die sich irgendwie die Ausdrucksmöglichkeiten finden kann, da kann man, denke ich, auch sich relativ leicht Gehör verschaffen in Halle im Moment. Auch über den, das war ja meine Frage, auch über den sozusagen eigentlichen Prozess hinaus. Aber das habt ihr ja klar gemacht, dass ihr das versucht, sozusagen stark zu machen. Ich hätte schon noch mal eine Frage zu den verschiedenen Blickweisen auf Ghettoisierung. Die unterscheiden sich ja schon dagegen, dass bei der einen Perspektive... Langsam sprechen? Das ist die Flaschengärung. Du hast gesagt, es gibt verschiedene Blickweisen auf Gentrifizierung. Das eine sei ein Positives, das eine ist Negative. Das Negative sei die Verdrängung, das Positive sei, dass neben, also dass Substanz bewahrt wird und daneben vielleicht was Neues entsteht. Nun finde ich, das widerspricht sich ja nicht. Das ist ja das wunderbar zusammen, aber der soziale oder ökonomische Effekt ist tatsächlich einer, dass der Mietpreis steigt. Und das perspektivisch, ich kenne da keine großen Ausnahmen in deutschen Großstädten, dass es gegenteilig passiert sei, dass sozusagen niederer Mietraum einfach verloren geht. Okay, es gibt einen Druck nach außen. Jetzt war einfach die Frage, ist es euch klar oder versteht ihr das anders? Kann ja sein, es ist ja nun meine Interpretation und mein Wissen. Wenn ihr Probleme seht, wo setzt ihr an und was ist euer Hebel? Ja, also zwei Sachen. Erstens würde ich Max mit den Beispielen, weiß ich nicht, München, Hamburg, Berlin, von mir aus auch Köln, recht haben, weil das da mit Sicherheit auch eine positive... Ja, Halle, Paulusviertel ist ja auch so ein Beispiel. Ja, gut. Ich glaube aber nicht, dass Glaucha zum zweiten Paulusviertel werden kann. Also dass die Gegebenheiten, wenn man sie jetzt hier sieht, sind andere. Also das ist, glaube ich, das Erste, weil im Paulusviertel, das musste erst entwickelt werden. Also es gibt ein Studentenviertel in Halle und das ist und wird auch wahrscheinlich das Paulusviertel bleiben, vermute ich mal. Und das hat in Berlin die im Positives. Was wird denn aufgewertet? Moment, lass mich kurz noch weiter. Ja, kannst sofort weiterreden. Der Mehrwert kann ja eben auch sein, dass das für die Leute, die hier wohnen, und ich wohne ja selber hier, angenehmer wird zu wohnen. Und dann hattest du ja gesagt, wie kann man Einfluss nehmen auf die Mietpreisentwicklung? Und ich glaube, da ist die Herangehensweise direkt mit Eigentümern von Häusern, weil das Geld, das Kapital habe ich nicht, um Häuser zu kaufen, zu sprechen und mit denen Konzepte zu entwickeln, das Sinnvollste. Und das tun wir ja auch. Wir tun das ganz konkret mit jetzt erstmal zwei Gebäuden hier in Glaucha, die für uns genau diesen niedrigen Wohnungsmarkt, von dem du sprichst, den Niedrigpreissektor eben bedienen sollen. Weil ich will auch nicht, dass alles saniert wird. Ja? Mhm. Also wenn man die Gebäude hier sieht, in denen wir auch drin sind, da kann man ja durch die Wohnungen prima durchlaufen und kann ja sehen, in welchem Zustand sie sind. Und sie sind nicht in einem Zustand, wo man jetzt sagen müsste, oh Gott, den Leuten... weiß ich nicht, werden die Haare vom Kopf gefressen oder so. Ja. Also deshalb glaube ich so, und dann zu deiner Frage, die ich schon ahne, dass sie kommen wird, wie ich Aufwertung verstehe. Und genau das ist, also das Hintergründige bei den Fragen, also im Hintergrund bei euren Fragen steht ja immer grundsätzlich eigentlich, und das kann ich auch gut verstehen, der Marktaspekt. Und ich habe halt versucht, damit darauf zu antworten, damit, dass ich nicht die Fähigkeit besitze, mich außerhalb der jetzigen Situation zu stellen, leider. Sondern ich muss mit den Gegebenheiten und den vielen, vielen Zwängen, die es gibt, eben versuchen, das Beste zu erreichen. Und das Beste für mich ist, momentan, oder das Beste auch für, glaube ich, für das Viertel, damit es eben weiterhin bezahlbare Wohnungen gibt, ist es eben mit den Eigentümern zu sprechen oder in dem Fall dann mit genau einem Eigentümer erstmal und zu gucken, kann man mit dem zusammen, und das sieht sehr gut aus, kann man mit dem zusammen eben aufpassen, dass eben seine Mieten erstmal nicht steigen. Also glaube, sozusagen Pistole auf die Brust, geht das? Ja, Pistole auf die Brust ist es nicht, man muss es eben als Angebot verkaufen. Okay. Und was wäre so, also Ich finde eine gute Sache, aber was wäre denn sozusagen das Lockmittel dafür? Hat man dann? Ich würde trotzdem nochmal an der. Was ist jetzt die Aufwertung? Es wurde jetzt sagen, das ist jetzt hinterrücks, meine ich, das ökonomische. Ich meine es wirklich jetzt mal ganz naiv. Was ist mit dieser Aufwertung gemeint? Ist das jetzt grüner Rasen? Ist das nette Nachbarn? Ist das, dass die Musik in der Nachbarschaft nicht so laut ist? Ist das die Straßenanbindung da ist? Was ist jetzt Aufwertung ganz? Das ist ja so ein Universalismus. Alle nicken zu, aber keiner kann es konkret machen oder will es. Also was versteht ihr ganz konkret in Glaucha unter Aufwertung? Was verstehe ich ganz konkret unter Aufwertung? Ich verstehe, das sind zwei unterschiedliche Ebenen, glaube ich, die man jetzt da bedienen muss. Auf meiner persönlichen meinst du das oder auf der allgemeinen? Naja, du jetzt als Organisator oder als Mitinitiator von Postcode, also das ist ja schon enthoben einer anekdotischen und programmatischer. Also okay. Du sprichst dafür für mehr als für dich, du bist ja kein Tyrann. Nö, bin ich nicht. Aber nee, wenn ich für mich selber spreche, dann hat das ja auch eine persönliche Bedeutung für mich, was Aufwertung bedeutet. Aber gut, das lasse ich jetzt mal nebenbei. Du hast ja vom schönen grünen Rasen gesprochen. Ja, Aufwertung kann zum Beispiel eben auch bedeuten, ich formuliere es mal anders, Neubewertung. Warum muss, und das ist genau, das sagt der Rasen sagt ja nicht aus, ey, Golfspieler, kommt hierher und fangt jetzt an, Golf zu spielen, sondern er sagt ja eigentlich aus, warum muss Straße immer Straße sein? Warum kann sie auch nicht mal anders gedacht werden? Warum hängen wir so fest in diesen ganzen Kategorisierungen, dass Wohnung immer gleich Wohnung ist? Und ich glaube, das ist eine Neubewertung. Ob das nur eine Aufwertung ist im Sinne der Marktverwertbarkeit, weiß ich nicht. Mit Sicherheit vielleicht auch. Aber ich glaube, dass Neubewertung vielleicht da das Treffendere ist. Und Dinge auszuprobieren und auch mal anders heranzugehen an den Stadtraum, das ist eben momentan im Paulusviertel, da wirst du mir mit Sicherheit recht geben, relativ schwer möglich. Mhm. Ist aber nicht der einzige Grund, weil ich auch gar keine Lust hätte, das im Paulusviertel zu machen, weil es eben hier viel mehr gebraucht wird. Hier wird Input gebraucht, hier wird Veränderung auch gebraucht. Aber eben keine Veränderung, die die Sozialstruktur zerstört. Und wie gesagt, das ist... Bleibt ja dann immer noch. Ich habe eine Frage. Ich würde auch gerne noch was zu sagen. Weil es schwingt so ein bisschen der Vorwurf mit, dass da so schnell Generalisierungen passieren. Dass man jetzt sagt, ja, es muss immer eine Evolution stattfinden, die jetzt irgendwie dazu führt, dass am Ende alles schick ist, was auch immer dann schick heißt. Und dann fragt man weiter. Es gibt Dinge, die kann man ganz einfach generalisieren. Wenn hier Familien wohnen und die haben keinen Platz, für wo ihre Kinder spielen können, haben aber das Bedürfnis dazu, dann geht das allen Familien so. Also das ist jetzt nicht nur eine Behauptung, da könnt ihr zu den Familien gehen und fragen. Also es ist eine Behauptung, die könnt ihr ganz leicht überprüfen. Naja, und dann ist natürlich die Frage, wie schafft man denn diesen Raum für die Kinder? Und der Raum für die Kinder ist zum Beispiel im Sinne vieler, die hier leben, eben ein Spielplatz. Das war jetzt sozusagen auch die Perspektive für die Leute, die hier wohnen. Was denkst du, wie war das, ist das Feedback soweit zu denen, die jetzt sozusagen von außerhalb kommen und Glaucher als ein Andersviertel kennen, weil sie nicht hier wohnen? Gibt es da Feedback? Was habt ihr da für Feedback von eurer Aktion? Also die zu uns kommen, die kommen ja zu uns, weil sie sich durch irgendwas angesprochen fühlen. Die finden es spannend. Also die finden es spannend, hier zum Beispiel Kunst zu erleben. Die finden es spannend, diese Experimentierwiese, wenn ich jetzt mal die Metapher gebrauchen darf, weil wir vor der Wiese stehen, zu betreten. Ein positives Feedback, ja. Da fiel mir gerade ein, schade, dass das Wetter so blöd ist. Man kann halt eben doch keinen Golf spielen. Hast du deinen Schläger mitgebracht? Das ist natürlich jetzt extrem blöd. Ja, mein Schläger. Ja, die sozusagen, es war jetzt gar kein Vorwurf an euch, sozusagen zu sagen, ihr macht jetzt hier die Gentrifizierung. Mein Interesse wäre rauszufinden, wie man seine Position dem, sagen wir mal, diesen Behörden auch gegenüber stärkt, ja. Also weil das ja eben nicht so schwarz-weiß ist, dass man sagt, man macht hier was und automatisch macht man die Vertreibungsmaschine an und die Leute fliegen aus den Wohnungen, sondern wenn ihr mit den Eigentümern verhandelt, ist es ja wirklich, wäre es eine spannende Geschichte rauszufinden, wie stark ist da eure Position den Leuten gegenüber? Habt ihr da wirklich ein Standing oder ist das, oder seid ihr da so ein bisschen auf den Goodwill von dem Eigentümer angewiesen? Ich weiß es nicht. Wie verhandelt man mit diesen Menschen? Auf den Goodwill ist man immer angewiesen, aber es ist ein Prozess und der ist für uns natürlich auch zeitlich begrenzt. Also wir haben Erfahrungen, einfach positive Erfahrungen gesammelt, weil wir haben positive Erfahrungen gesammelt. Also wir haben zum Beispiel einen Eigentümer auch gefunden, der mit uns zusammen so ein Gebäude entwickeln möchte. Mhm. Und dass wir jetzt nicht die sein können und wollen, die das mit allen Gebäuden, die dafür in Frage kommen würden, machen. Das ist, denke ich, klar. Also insofern kann man das auch als Aufforderung verstehen, einfach zu kommunizieren. Und das ist ja auch ein Ansatz, den ihr, denke ich, immer wieder vertretet, kommunizieren. Und da ist, glaube ich, so die Dichotomie zwischen der Stadt, was auch immer das ist, oder der Verwaltung und den Kulturtreibenden da so aufzumachen, ich glaube, das führt in die falsche Richtung. Also man rennt da einfach ganz oft offene Türen ein. Okay. Nur ergänzend, also ein Konzept ist jetzt beispielsweise dieses Konzept, man entwickelt zusammen mit einem Eigentümer ein Objekt. Es gibt aber auch beispielsweise die Möglichkeit, eben Leute zu bestärken darin und zu beraten darin, und damit meine ich jetzt Privatpersonen, so wie dich und mich, eben zusammen mit anderen Häuser zu erstehen und eben dafür zu sorgen, dass sie selbst saniert werden. Alex, der jetzt hier gerade nicht ist, der ja auch Mitorganisator ist, der hat das ja gemacht. Also der wohnt mit seinen, die wohnen da jetzt mit, sind vier Familien, haben sich dieses Haus relativ günstig kaufen können. Natürlich auch irgendwie immer kreditfinanziert. Mhm. Aber die machen das eben. Und ich glaube, da bedarf es einfach vielleicht auch mehr Mut. Und dann bedarf es natürlich auch Förderung. Und darum ging es jetzt in der Diskussion natürlich auch. Da habe ich auch ganz explizit danach gefragt und nur hingewiesen darauf, dass es sinnvoll wäre, eben da mehr zu tun. Eine Frage noch, was sind denn sozusagen die Bedingungen für die Freiräume? Jetzt haben wir sozusagen erfahren, also Stadt schrumpft, ne? Also es entstehen Freiräume, so. Die werden natürlich jetzt erstmal sehr ideell besprochen, zumindest in der IBA. Da gibt es Freiräume und die kann man sozusagen besetzen. Da gibt es unterschiedliche Strategien, ihr habt jetzt diese gewählt als Kulturtreibenden. Nochmal ganz kurz, was sind denn die Bedingungen auch für die Freiräume, dass man das mal mitbekommt, dass das jetzt nichts ist, so zumindest meiner Ansicht und auch, auch das, was ich sozusagen in Interviews mit anderen Leuten bekommen habe, ist, es ist ja nicht so, dass die Häuser freistehen und dich jemand einlädt, da reinzugehen, sondern sind ja bestimmte Bedingungen daran geknüpft, oder? Welche Bedingungen habt ihr erlebt, was sozusagen für eure Kulturarbeit hier so gestellt wird? Ja, naja, Bedingungen ist natürlich das Erste, dass man mit den Eigentümern zur Grundvoraussetzung in einen Kommunikationsprozess tritt und mit ihm spricht. Das ist im Fall des Kulturlabors damals sehr gut gelaufen, weil der Eigentümer wahrscheinlich darauf gewartet hat, dass sich jemand drum kümmert. Das kann in anderen Fällen auch ganz schlecht laufen, weil man eben, und das ist vielleicht so ein bisschen die Krux, das gebe ich auch gerne zu, aber muss ich eigentlich nicht zugeben, weil es ja offensichtlich ist, ist man natürlich dem Willen des Besitzers oder der Wohnungsbaugesellschaft oder was weiß ich, ausgesetzt oder der Erbengemeinschaft. Aber in ganz, ganz vielen Fällen hat das eben bei uns jetzt hier funktioniert. Und das muss man eben auch dann sagen, dass das natürlich ohne, glaube ich, den Druck, den es gegeben hat, von Seiten der Verwaltung oder eben aber auch der internationalen Bauausstellung nicht möglich gewesen wäre. Also das, da kann man jetzt über alle IBA-Projekte denken, was man will und die einzeln bewerten, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, weil ich glaube nicht, dass Andreas oder ich, wenn wir bei der, wem auch immer vorgesprochen hätten, uns jemand ernst genommen hätte. Und dieses Ernstnehmen passiert erst, wenn man, leider funktioniert Deutschland ja so, nach oben buckeln, nach unten treten, wenn man in bestimmte Hierarchien versucht einzugreifen. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Und bisher sind uns, war das finanziell, das ist ja auch noch dann immer so eine Frage, muss man jetzt Miete bezahlen oder wie macht man das, sind wir daher bisher immer gut durchgekommen. Also wir zahlen jetzt keine Miete für die Häuser, die wir hier bespielen. Na dann, bleibt uns nichts weiter zu wünschen als noch viel Erfolg, wenn Steffen jetzt nicht noch eine brennende Frage hat. Ja, was macht ihr noch? Hier Werbeökonomie. Gibt es Sachen, für die ihr eure Hörer interessieren wollt? Ja, ihr habt jetzt hast du die Chance, freie Stelle im Radio. Auf was passiert die Woche über noch? Fußball spielen, Musik hören, tanzen, Ausstellungen angucken. Wohnzimmerkonzerte habe ich gehört, ja, wo ich mal hingehen wollte. Ja. Selbst Ideen entwickeln, zum Beispiel die Guckkästen, die wir dort hinten sehen, die warten noch auf Bilder, die können bestückt werden, also man kann da auch Dinge anstoßen, man kann auch noch zur Bürgerdiskussion zum Beispiel am Donnerstag kommen. Und wann? Am Donnerstag. Nee, in welche Uhrzeit? Sagen wir mal einfach mal 17 Uhr. Wo und wann? Wo noch? Hier, welche Straße? Hier im Straßenraum, weil Donnerstag wird ja dann gutes Wetter und dann Golfschläger wieder nicht vergessen. Habe ich schon gehört, ja, da bin ich auch da. In der Albert-Schmidt-Straße, versteht sich. Ja, weiß ich nicht. Aloha, darf ich ja keine Markenwerbung. Vier Gewinnspiel, ach, ist auch Markenwerbung, vier Gewinnspiel. Wir haben 30 Sekunden Delay, das wird alles rausgeschifft von der Redaktion. Piep, piep, piep. Ja, einfach auch zusammenkommen so. Also es ist halt unheimlich spannend zu bemerken, wie... Ich finde es einfach geil, mal die Sau rauszulassen im kreativen Sinne. Wo kann man euch denn treffen, um mit euch zu sprechen? Wenn jemand gesagt hat, ja, die Jungs, die will ich treffen, da will ich was anstoßen mit, da will ich was mitmachen. Wo seid ihr da? Wo kann man euch treffen jetzt die Woche noch? Also wenn es um uns beide jetzt geht. Genau. Und Postkult. Die Nasen, die hier so rumrennen, nach Postkult fragen. Und dann wäre die nächste Frage Martin oder Andreas. Und dann wird euch geholfen. Alles klar, na gut, dann vielen Dank euch beiden fürs Interview. Danke auch fürs Interview. Merci. Wir sehen uns, ciao. So. Wir haben jetzt nur noch wenige Minuten. Drei, was sagt die Technik? Vier Minuten. Na, dann spielen wir einen heißen Song und dann sind wir raus. Wollen wir noch Werbung machen für unsere Sachen? Ach ja. Oh, ja. Werbemann. So. Ach so, abmoderieren. Wegmoderieren sozusagen. Wegmoderier dich. Die Crew waren Stefan. Der André am Rechner und der Daniel in the house. Und Thomas, der Parasit, als Fernsehmoderator. Das heißt Satellit, nicht als Parasit. Satellit, sich mit seiner Kamera hier an uns rangehangen. Und alle im Quiz harte Fragen überstanden. Wir danken auch den Interviewten, auch die nicht da waren. Ja, die wir als auf Konserve hatten. Ja. Und ja, müssen wir was zu IBA sagen? Nö, ich würde sagen, das war jetzt sozusagen ein kurzer Eindruck. Wir haben unsere Sicht natürlich auch vermittelt. Wir hatten natürlich auch eine dezidiert eingeschliffene dazu auch. Sind aber immer offen für Veränderungen, die sich dann in unserem Weltbild auch ergeben, wenn wir hier so durchgehen. Ja, wenn ich dich so angucke mit deiner roten Nase. Ich habe keine rote Nase. Ja. Wir machen noch Werbung in eigener Sache. Ey, UFO-Uni. Ja, was haben wir noch zu bieten? Morgen ist Ausstellungsoffen von Bernd Neumann, Stipendiat der Kunststiftung des Landes. Wird 19 Uhr eröffnen. Es gibt 19.30 oder? Kommt 19 Uhr, könnt ihr einen Saft trinken. Revolution schläft nie. Es gibt eine kleine Vorlesung von mir und hoffentlich vitale Diskussion danach. Eine Woche später, Sebastian? Eine Woche später, am 8., am Dienstag, da kommt Christiane von Rosa Perutz. Rosa Perutz ist eine Gruppe aus Berlin, loses Netzwerk an Kulturschaffenden, die sich dezidiert mit dem Problem beschäftigen von Nationen in der bildenden Kunst. Und die wird einen ganz interessanten, zwei Minuten, sagt der André, die wird einen ganz, jetzt habe ich den Faden verloren, die wird einen Vortrag halten, einfach zum Problemfeld von Kunst und Nationen. Und dann haben wir noch ganz wichtig, Support Your Own Local Problems, einen Themenabend am 24. Am 26.? Am 24. Ah ja, okay. Mit Ralf Wendt, seines Zeichens Krönungsvater des... nee, ich mach nur Spaß. Nein, Ralf nicht. Ralf Wendt von Radio Korax, auf der Welle, auf der wir jetzt auch gerade senden. Dann wird zugegen sein Silvia Terpe, Soziologin, und Alexander Klose vom Fonds Neue Länder der Bundeskulturstiftung. Und wir werden darüber reden, was eigentlich mit Förderprogrammen, was ist mit den eigenen, sozusagen von genau diesem Problem, mit dem wir gerade mit Andreas und Martin geredet haben, junge Kulturschaffenden in neuen Ländern und auch darüber hinaus globale Probleme, ja, lokales Engagement. Alle weiteren Infos unter www.ufo-universität.de. Gut, jetzt schmeiße ich hier die Party-Disco-Mission. Wir machen jetzt noch einen letzten Burner und geben zurück ans Studio. Ich halte es nochmal richtig ein. Weiter geht es wohl mit der Traumgeschichte. Sagt André. Danke euch und alle. Und Stefan nickt und grinst hält den Schirm. Haut rein. Auf Wiedersehen. Mach mal an, dann kannst du schreien.